sometimes it's as if we are tired even to pray. Manchmal ist es so, dass wir schon so müde sind zu beten, müde sind zur Gemeinde zu kommen, müde sind Gott zu preisen. You know, we see it as a, you know, your job. Sometimes you are even tired to go, but you still go. In deiner Arbeit zum Beispiel, manchmal hast du es satt, dahin zu gehen, aber du gehst trotzdem hin. You know, here your relationship with your father. Deine Beziehung mit deinem Vater. Is not. You don't see it like a job. Du siehst es nicht als eine. You just see it as your life. Du siehst es als dein Leben. Amen. Amen. You know, you are tired of one job. You want to go to another. You want to change it to another job. Du hast einen Job satt und möchtest etwas anderes machen. But with Christ, you are never aber to be Christus, tired. Da solltest du es niemals satt haben. To be tired is not coming from him. Satt zu haben kommt nicht von ihm. It's coming from Satan. Kommt vom Teufel. If he want to strike, that's Satan. Wenn der Teufel zuschlagen will, make you to be tired. Macht er dich müde. Jesus. Müde von Jesus. You will not see coming to his house or coming to him as a big deal. You see, it's like disturbing. It's like, you know, you are adding more job to your job. Es ist so, als ob du noch eine neue Aufgabe hast, noch einen neuen Termin auf deinem Kalender. Just see it as your life. Sieh es als dein Leben. Amen. Amen. Today we will be going into the old life, just like we started just, you know, last week or so. The old life or the new? Oder das neue Leben. The old life or the new? Oder das neue. We have the new. Wir haben das neue. We are no longer of the old. Wir gehören nicht mehr zum Alten. We are of the new. Wir gehören zum Neuen. The new is Christ. Das Neue ist Christus. Amen. Amen. The new is not Moses. Das Neue ist nicht Moses. The new is not Abraham. Nicht Abraham. It's Christ alone. Ist Christus allein. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. The new is not Pope. Das Neue ist nicht der Papst. It's not Mary. Nicht Maria. It's not all this religion. Nicht all diese Religion. It is Christ alone. Es ist Christus allein. And Christ is the truth. Und Christus ist die Wahrheit. He is the truth. Er ist die Wahrheit. You know, we have him. Wir haben ihn. But are we satisfied with him? Also sind wir zufrieden mit ihm? We stop with that of Solomon. On Wednesday, we continue from there. We start from there now. Amen. Amen. Second Chronicle. Let's go there. Amen. Second Chronicle. Praise the Lord. Hallelujah. Second Chronicle 1. Verse 10. He said, give me now wisdom and knowledge that I may go out and come in before these people. For who can judge this, your people, that is so great? Praise the Lord. Give me wisdom and knowledge. That's all I want. It's not give me money. 2. Chronik 1, Vers 10. Gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, damit ich vor diesem Volk außen eingehen kann. It's not give me money to give them. Er hat nicht gesagt, gib mir Geld. Give me money, give me food to feed them. Gib mir Essen. It's not give me property. Also gib mir Besitz. It's not give me wisdom. Sondern gib mir Weisheit und Erkenntnis. You know, today God asks us, what do we want? You know, he doesn't give us what we need. Er gibt uns nicht das, was wir brauchen. He gives us what he wants for us. Er gibt das, was er für uns möchte. Do you get it? He doesn't give you what you need. Er gibt nicht das, was du meinst. You know, sometimes it is as if you need, you know, you need husband, you need wife, du brauchst eine Ehefrau, du brauchst einen Ehemann, you brauchst need Kinder. Something. Du brauchst etwas. Something that can even kill you. Ja, du brauchst etwas, was dich töten kann. Something that can even kill you. Etwas, was dich sogar töten kann. Du brauchst es. You know, be hungry of something that can even kill you. Du hast Hunger nach etwas, was dich töten kann. It may be a good outside. Von außen ist es vielleicht gut. You know, to have even a driver's license is good. Führerschein zu haben ist gut. There's a man, my brother and this man, they were going to the same, they were living in the same house, the same house, and a different Wohnung and different apartment. And that man got this driving license for my brother. Mein Bruder hatte einen Nachbarn und dieser Nachbar hatte zur gleichen Zeit mit dem Führerschein angefangen, mit ihm und sein Nachbar hat den Führerschein früher als ihn bekommen. This man got the driver's license. Hat den Führerschein bekommen. I was so grateful. Und war sehr dankbar. But in 6 months time, aber nach 6 Monaten was involved in an accident and he died. Ist er in einen Unfall geraten und ist gestorben. You know, he needed the driver's license. Er brauchte den Führerschein. You know, God does not give us what we need. Gott gibt uns nicht das, was wir brauchen. He always gives us what he wants. Er gibt uns das, was er will. What he wants us to have. Was er für uns will. Sometimes we want, you know, we a lot of time we even want evil. Oft wollen wir das Böse. Not knowing that it is evil that we are looking dass for. Dass wir das Böse suchen. We just want it. We just want it. We just want it. Wir wollen es. And so many times we, by all means, we want to get it. Wir wollen es. Egal wie. You better be careful. Sei lieber vorsichtig. Allow him to decide for you. Lass zu, dass Christus für dich entscheidet. It is what he wants for you. Es ist das, was er für dich will. And not what you need. Und nicht das, was du brauchst. Praise the Lord. Halleluja. He said, give me now wisdom and knowledge that I may go out and come in before these people. You know, he might even need money to feed them. Er war vielleicht sogar Geld und he might even need, you know, things zu ernähren. To, you know, lot of people, you know, to be there for them. He said, give me, I only need Jesus. Ich brauche einfach nur Jesus. He asked for Christ alone. Er hat nur nach Christus gebeten. He asked for the truth. Er hat nach der Wahrheit gebeten. Christ is the truth. Christus die Wahrheit. He asked for wisdom. Er hat nach Weisheit und nach Wissen. Christ is our wisdom, is our knowledge. Christus ist unsere Weisheit und unsere Erkenntnis. Go to 1 Corinthians. 1. We'll Korinther. Here, but go to 1 Korinther 1, Vers 30. He said, but of him are you in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. Christ is our wisdom. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. He is the word of God. Er ist das Wort Gottes. The word of God is our knowledge. Das Wort Gottes ist unsere Weisheit. There is the natural knowledge. Es gibt die natürliche Weisheit. You know, there is Christ's knowledge. Und es gibt die Weisheit von Christus. You know, the natural knowledge. The doctor will say you are going to die. That is the natural knowledge. Natürliche Weisheit ist, dass der Arzt zum Beispiel sagt, dass du sterben wirst. The Christ word says you will live. Das Wort von Christus sagt, du wirst leben und sterben. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. You know, the word of God, the truth is our knowledge. Ist unsere Weisheit. Christ's truth. Die Wahrheit von Christus. Christ is our knowledge. Christus ist unsere Erkenntnis. And he is the knowledge we are to know. Er ist diese Weisheit, die wir kennen müssen. Than the natural knowledge. Mehr als die natürliche Weisheit. And most of us have been so used to the natural knowledge. Auch viele von uns sind an die natürliche Weisheit gewöhnt. We can quote people that failed and never make it. Wir können Leute zitieren, die versagt haben. We cannot quote anybody that has a relationship with Christ. Wir können niemanden zitieren, der eine Beziehung mit Jesus Christus hat und niemals versagt. Can you get it? You know, that did not go to school, that did not make it. Wir haben viele Leute, die wir zitieren können. A lot of people, we know them. We know those people that did not go to school and they did not make it. Die Leute, die halt nicht zur Schule gegangen sind und deswegen es nicht gepackt haben. What you have to know is those that, you know, you never come to, you know, like David says, since I was old and since I was born and now I am old, I have never seen the righteous forsaken or his seed begging for bread. David sagt, seitdem ich hier auf dieser Welt bin und ich bin schon alt, habe ich noch nie jemanden gesehen, der Christus festgehalten hat und versagt hat. Der Christus hat that is the knowledge you are to have. Um Brot betteln muss. And not the knowledge of those that did not go to school and they could not make it. Und das ist die Weisheit, die wir haben sollen. Das sind die Vergleiche, die wir haben sollten. Die Zitate, die uns einfallen sollten. Praise the Lord. Halleluja. He is our knowledge. Er ist unsere Weisheit. He is our righteousness. Er ist unsere Gerechtigkeit. There's no good in man. Es gibt nichts Gutes im Menschen. Except in Christ. Nur in Christus. That's why you depend on him, on his righteousness. Deswegen verlässt du dich auf seine Gerechtigkeit. And not on your righteousness. Und nicht auf deine eigene Gerechtigkeit. Like Paul talks about righteousness in Romans 10. Paulus spricht über Gerechtigkeit in Römer 10. Let's go there. Let's go there. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. He also says sanctification, redemption. And all these are messages. Sanctification. It's Christ that sanctifies us, that separates us. Christus hat uns gesalbt. Sanctification. He is the one that separates us. Er hat uns ausgesondert. Separate. Go to Romans. Romans. 10. Romans 10. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, we have just read a play that said Christ is our righteousness. Wir haben auch gelesen, dass Christus unsere Gerechtigkeit ist. Romans 10, we read from 1. Römer it said, brethren, my heart desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. That they might be saved. Though they are of Abraham, that they might be saved. Though they are of Moses, my heart desire is that they are saved. Römer 10, 1, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie gerettet werden. You know, they claim Moses, they claim Abraham. Sie sagen, sie sind Nachfolger von Abraham oder Nachfolger von Mose, aber das ist nicht Erlösung. Yeah, you know, they kill Jesus. Sie haben Jesus gekillt. We are fighting him out. Sie haben ihn bekämpft. Praise the Lord. Hallelujah. Here, the writer of Romans said, my heart desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. You know, it's not the Israel. it's talking about Israel as a country. Geht um Israel als ein Land. You know, Israel, the promised land. Das versprochene Land. It's not there. It's not this. It's not the country. Ist nicht das Land. Here, the writer is saying they might be saved. Schreibt, dass sie errettet werden. You know, religion today, they just see all Israel already saved. Religion glaubt, dass Israel schon gerettet ist. You know, they just see Israel, they don't pray for Israel. They don't want to hear anything about Israel. It's like, they just see Israel as God. Sie glauben, dass Israel Gott ist. Ich bin der Jahwe. So they might be saved. Und sie errettet werden. They are not against Israel. Sie sind nicht gegen Israel. You know, they are like Nigeria or Ghana. Ein ganz gewöhnliches Land. Our prayer for them, wir just like here, Paul is saying, you are praying for them. Dass sie gerettet werden. The same prayer. He said, for, verse 2, for I hear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. They have a zeal. Sie haben ein Eifer. They are hungry or something. Sie sind hungrig. They have a zeal of God, sie haben Eifer, but not according to knowledge. Aber nicht mit Erkenntnis. You see, and there's a natural knowledge, there's a religion knowledge, there's Christ's knowledge. Und die Erkenntnis von Christus. Religious knowledge is so different from Christ's knowledge. Die religiöse Erkenntnis ist so anders als die Erkenntnis von Christus. Ah. Religious knowledge. You know, if you do good, you get good. Religiöse Erkenntnis. Wenn du Gutes tust, bekommst du auch Gutes. That's not Christ's knowledge. Das ist nicht die Weisheit von Christus. Christ's knowledge is the pain of Christ. Ist der Tod von his goodness. Is Christus your goodness. Ist seine, dass seine Gutmütigkeit jetzt deine ist. Praise the Lord. Halleluja. For they have been ignorant of God's righteousness. They don't know Christ's righteousness. Kennen die Gerechtigkeit von Gott. Christ's righteousness is different. What religion call righteousness? Die Gerechtigkeit von Christus anders als die religiöse Gerechtigkeit. It's different from what this world call righteousness. Das ist was diese Welt Gerechtigkeit. You know what religion call righteousness? Was Religion Gerechtigkeit. Don't lie, just speak the truth. That's righteousness. Die Wahrheit sprechen, das ist Gerechtigkeit. Für die Arme da sein, das ist Gerechtigkeit. You know, be there for widow. Für Witwen da. You see, what do you call them? Homeless, the homeless, orphan, hey, you see, be there for the orphan. Take da money to the orphan. Kinder. They see it as righteous. They are evil. They are evil. Ist bösartig. Yeah, look at them. If you, especially Africa. Besonders in Afrika. Be there for the widow. Sei da für die Witwe. You know the widow Jesus talk about. Aber weißt du, welche Witwen von you know the poor, the Bible talk about. Dem die Bibel or the orphan talk about. Die Waisenkinder, von denen you die Bibel spricht, the difference. Muss einen Unterschied kennen. It's not the natural widow. Das ist nicht die natürliche Witwe. They don't even have a relationship with Jesus. I don't know if somebody is getting me. Praise the Lord. Halleluja. You know the natural orphan. Die natürlichen Waisen. You know that people are just... that will even one day take bomb and explode and kill you. Die will sogar eines Tages immer hintergehen und dich umbringen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Vers 3 again. Amen. Amen. He said, for they being ignorant of God's righteousness. Ignorance of God's righteousness. A lot today they are ignorant of God's righteousness. Viele erkennen die Gerechtigkeit Gottes nicht. They are ignorant of His righteousness. Sie erkennen die Gerechtigkeit Gottes nicht. The righteousness of Christ. Die Gerechtigkeit is not Gottes the righteousness ist nicht die Gerechtigkeit der Religion. It's not the righteousness of this world. Ist nicht die Gerechtigkeit dieser Welt. These people, they have righteousness, die but not haben eine Christ's Gerechtigkeit, righteousness. Aber nicht die Gerechtigkeit von Christus. They are doing right. Sie tun das Richtige. But it's not Christ. Aber es ist nicht Christus. They are the one doing right. Sie tun das Richtige. But not Christ doing the right. Aber nicht Christus derjenige, das who understand? Praise the Lord. Halleluja. Christ's righteousness is Christ doing the right thing. Die Gerechtigkeit von Christus ist Christus. And not you and me doing the right thing. Und ich, der das Richtige tut, die das Richtige tun. Vers 3 again. For there be ignorance of God's righteousness. Are going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. You know they will reject Christ's righteousness. Sie vermeiden die Gerechtigkeit von Christus. Christ's righteousness is choose Christ. Christus heißt sich für Christus zu entscheiden. He's choose Christ no matter how difficult it is. Egal wie schwierig es ist. Choose Christ no matter how impossible. Egal wie unmöglich. It looks like that you are going to have victory. Egal wie unmöglich es aussieht. I don't know. Somebody is getting it. Praise the Lord. Halleluja. Let His righteousness be your righteousness. Lass du, dass seine Gerechtigkeit deine Gerechtigkeit ist. Amen. Amen. Choose Christ. Choose His righteousness. Choose Him. Entscheide dich für seine Gerechtigkeit. Entscheide dich für ihn. He will not in His work. Auch wenn nichts funktioniert. When everything they are just working against works you. Alles. Whatever He have revealed, revealed to you. Gegen das kämpft, was dir offenbart hat. Or whatever you know, whatever. You know, whatever you just see as something, you know, so everything working, you know, you are believing him. Du glaubst that the debt has been paid instead of that more debt account. Aber es kommen einfach noch mehr Rechnungen dazu. Mehr there are debt that are there. Es gibt Schulden, die da that sind. That you believe they have been paid. Und du glaubst, dass sie why? Because you are giving them sind. To him. Weil du sie Jesus übergeben so hast. I know. And there's nothing to show for it. Aber da ist nichts, also das sind keine Beweise. But you still believe. Aber dennoch glaubst du. They have been paid. Dass sie bezahlt werden. Just like you believe you are saved. Genau wie du glaubst, dass du errettet bist. You have not seen your name in that deinen Namen nicht im Buch des Lebens gesehen hast. Hast du deinen Namen im Buch des Lebens gesehen? There is the natural faith. Es gibt den natürlichen Glauben. And there is Christ's faith. Und es gibt den Glauben von Christus. The faith you use to believe den Glaube, Jesus, den du nutzt, um Christus zu glauben, not the same faith, ist nicht der gleiche Glaube, that you use to believe the natural things. Und den du die natürlichen Dinge richtest. Praise the Lord. Halleluja. He said, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Sie haben sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. How do you submit yourself to the righteousness of God? Wie unterwirfst du dich der Gerechtigkeit Gottes? You choose God. Du entscheidest dich für Gott. Always choose him. Du entscheidest dich immer für ihn. Always choose him. Entscheide dich für ihn. Praise the Lord. Hallelujah. You know, he loves us so much. Er liebt uns. He loves us so much. And we don't want him to love us so much. Aber wir möchten nicht, dass er uns liebt. And we don't want it. Aber wir möchten diese Liebe nicht. You know, he knows now. Er weiß, dass er kennt das jetzt und er kennt die Zukunft. You can only see now. Aber du siehst nur das jetzt. You know, if you have a partner, wenn du einen Partner hast, that you choose by yourself, den du selbst für den du selbst, you know, you have not chosen. It's not God that revealed him to you. Es ist nicht Gott, der dir diese Person offenbart. And you have chosen him. Aber du hast dich dafür entschieden. And you are even planning to marry. Und du planst sogar zu heiraten. You know, you can see now. Du siehst, you can never see heute, the future. Du siehst die Zukunft. I don't know if somebody is understanding me. You can just only see now. Du siehst nur das heute. And he loves us. Aber Jesus, you can see the future. Er sieht die Zukunft. He knows there is destruction. He knows there is. He knows that Satan has his own plan. Er weiß, dass der Teufel why he wants that marriage to even work. Deshalb er sogar will, dass diese Ehe funktioniert. He wants. He will be fighting for that marriage to work. Der Teufel wird darum kämpfen, dass diese Ehe funktioniert. Because he knows that he has the chance to steal, to kill. Weil er weiß, dass er durch diese funktionierende Ehe stehlen, töten und zerstören kann. But Christ loves us so much. Aber Christus liebt uns. He will want us. He will want us to choose him. Er will, dass wir uns für ihn entscheiden. So that he will choose for damit us. Damit er für uns entscheidet. You know. He doesn't want to take anybody from you. Er will dir nichts wegnehmen. Does he want to take your boyfriend from you? Er will deinen Freund nicht von dir wegnehmen. If you really love that man, wenn so du diesen much, Mann wirklich liebst, love that woman so oder diese Frau wirklich liebst, give him to Christ. Übergebe diese Person Christus. You understand? How do you give him to Christ? Wie übergibst du diese Person it zu is Christus? By choosing Christ. Indem du dich für Christus entscheidest. And leave him und alone. Und diese Person zu live in Ruhe alone. Lässt. In Ruhe lässt. Choose Christ. Entscheide dich für Christus. That very person might be. He might be the right person. Vielleicht ist diese Person die richtige Person, die Gott für dich möchte. But you choose Christ. Aber du entscheidest dich erstmal für Christus. And Christ will take that man. Damit Christus diese Person nimmt. That same rod. Und dieser Stab. No longer the rod of Moses. Nicht mehr der Stab von Mose ist. Now the rod of God. Und der Stab Gottes. I don't know if somebody is understanding. As you choose Christ. Wenn du dich für Christus entscheidest, don't go back to your vomit. Geh nicht zurück zu deinem Erbrochenen. You know, sometimes we vomit. We vomit something. Manchmal. Before we know it, we are going there, we are packing it, we are eating it. Manchmal kotzen wir und essen das. Essen unsere Kotze wieder. If you have chosen Jesus, wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann entscheide dich weiterhin für Jesus. Nicht nur mit dem Mund. Not just I choose him. Nicht nur ich habe mich für ihn entschieden, aber es kommt nicht von deinem Herzen. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 4 it says, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. Denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Christ is the end of the law. Christus ist das Ende des Gesetzes. He is the end of you. Er ist das Ende choosing von dir. For you. er ist das Ende von deinen Entscheidungen für dein Leben. You are no longer in charge of your life. Du bist nicht mehr in Kontrolle von deinem Leben. You are in charge of your life. You are under law. In Kontrolle von deinem Leben, das heißt, dass du unter dem Gesetz lebst. He said, Christ is the end of you choosing you. Christus ist das Ende von deiner Entscheidung für dein Leben. Christ is the end of you directing you. Christus ist das Ende von dein Leben regieren, dein Christ eigenes Christ. Leben regieren. Entscheide dich für He said, for righteousness to everyone that believe it. Allow him to be your righteousness. Lass du, dass er deine Gerechtigkeit ist. Don't go back to that. Don't go back to that for me. Geh nicht zurück zu Don't go back to that world. Geh nicht zurück zu dieser Welt. Let it go. Lass sie los. You know Abraham. Abraham. Because of this, let us go to Hebrew 11. Hebräer 11. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrew 11. Hebräer 11. I thank God for Abraham and Moses. Ich danke Gott für Abraham und Mose. He said for look at verse 15. Verse 15. It seems to still have it in the front, but let us go there now. Amen. He said, and truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to return. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. You know, God told Abraham to leave the father's country. Gott hat zu Abraham gesagt, verlasse das, das Land, dein Vater. Leave that land. And go to the land that I will show you. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. He said, if Abraham's mind has been full of the old, wären Abrahams Gedanken voll von dem Alten, he could have returned to the old. Wär zurück zum Alten gegangen. Stop allowing your mind to go to the old. Hör zuzulassen, dass deine Gedanken. Where your mind never go to, you never go there. Weil dort, wo deine Gedanken nicht hingehen, da wirst du auch nicht selbst hingehen. Praise the Lord. Hallelujah. And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, the country they came out from. Das Land, aus dem sie ausgezogen waren. Ihre Gedanken voll von der Vergangenheit gewesen. Werden sie zurück zur Vergangenheit gegangen? What is your mind full of? Wovon sind deine Gedanken voll? Is your mind full of Jesus? Gedanken voll von Jesus? Or your mind full of deine Gedanken voll von dir selbst? Full of that boyfriend that you have met. Full of that girlfriend. For that, you know that woman. You know that woman that lady that was fetching you money. Diese Frau, die dir Geld gebracht hat. That man that was always there for you. Dieser Mann, der immer für dich da war. There for you for Satan to steal. Da, damit der Teufel von dir stiehlt, tötet und zerstört. There for you in love. That Satan loved. He will not eat. Und dass der Teufel so geliebt hat. And truly, if they had been mindful of that country, what is your mind full of? Wovon sind deine Gedanken voll? Is your mind full of Christ? Deine Gedanken voll von Christus? Is it full of the new life? Voll vom neuen Leben? That is Christ. Was Christus or the ist? Old? Oder voll vom Alten? That you have said it that you will never go back. Du hast gesagt, du gehst nicht mehr zurück. That your mind. Aber deine Gedanken gehen immer. You know, you are thinking of the goodness. Du denkst. You know, the enjoyment that you have enjoyed. Die Gute. And that was genossen hast. He said they could have had opportunity to have returned. There are places the Lord wants us to be. Es gibt Orte, an denen wir sein sollen. Ask him before you go Frag to places. Bevor du an Orte gehst, ob du überhaupt da sein you sollst. You know, if he's sending, if we are all of us are going to the place, just the same place. Wenn wir alle zu einem gleichen Ort gehen. You know, you ask him individual. Frag ihn. If you are to go at all, first is if you are to go at all, then if all of you are to go at all, praise the Lord. He might want others to go, but not you to go. I don't know if you are understanding. Amen. Praise the Lord. Opportunity to have returned. Praise the Lord. Amen. Go back to 2 Chronicles. 2. Chronik. you left, that you are no longer there. Dieser Ort, den du verlassen hast. Like Moses. Wie Mose zum Beispiel. You know, that same Hebrew 11. In Hebräer 11. You know, Moses. You know, Egypt. You know, to leave palace. To not become a slave. Er hat das Leben im Palast aufgegeben. How many of us will do that today? Over my dead body. Nur bei meiner Leiche. Niemals. Then you start quoting the Bible. God is multiplication and not suppression. Gott will mich segnen, mich nicht verfluchen. You know, thank you, Father. You know, the Lord just some days ago said, even Moses could have even wanted to do it in another way. Selbst Mose hätte sagen können, es gibt doch noch andere Wege, wie ich die Kinder Israels erretten kann. You know, there is what is called God's way. Es gibt Gottes Weg. And there is what is called the natural way. Es gibt den natürlichen Weg. You know, a lot of us prefer the natural way. Vielen von uns ist der natürliche Weg lieber. And not God's way. Aber nicht Gottes Because Weg. God's will, Gottes Weg. It needs determination. Braucht Hingabe. He needs you must trust him. Braucht Vertrauen. He needs you must see. It must be him alone. Es muss allein sein. It is not him plus something else. Plus irgendwas anderes. Plus your beauty, plus your plus education. Schönheit, plus deine plus you know your family. Plus deine Familie. It is him alone. Er allein. Praise the Lord. Halleluja. You know, Moses could have said, okay, let me marry that girl, that woman. Mose hätte sagen können, ja, ich heirate einfach in diese königliche Familie ein. Then, from there, I cannot free. Dann, wenn ich dann Pharao bin, über Ägypten, habe ich die Macht und das Recht, die Kinder Israels zu befreien vom Thronhaus. You know, the natural man would say. Der natürliche Mensch würde sagen, super Plan. You know, that lady. She said, you want to free Israel. The Israelites, you want to free them. How can you do that without me? Nefertiti hat sogar gesagt, dass es ist diese Frau, die er heiraten wollte, also hätte heiraten können, wäre bei dem Palast geblieben, hat gesagt, du willst dein Volk, du willst Israel retten, aber willst du das ohne mich tun? How can you do it without me? Weil ich habe die Kraft dazu, ich habe die Macht. It is when you marry me. Erst wenn du then we are now, you know, the king who prefers you to his own son. Weil der König hat dich sogar lieber als seinen eigenen Sohn. Then you can free them. Und wenn du dann Pharao bist, irgendwann kannst du sie befreien, ohne Probleme. It's not the way that makes sense. Aber es ist nicht der Weg, der Sinn macht. It's Christ's way. Es ist der Weg von Christus. We don't want to follow Christ's way. We want to follow what Christus makes sense. Folgen. Wir wollen dem folgen. Let's say you reason. You think of it. Rechne doch mal eins mit eins zusammen und guck dir das doch mal an. Das macht doch Sinn. Da verliert keiner. You know, gewinnt. Das ist eine Win-Win-Situation. In the natural, 1 plus 1 is 2. Natürlich ist 1 plus 1 2. In Christ world, 1 plus 1 can be million. Aber in Christus kann 1 plus 1 unendlich bedeuten. Praise the Lord. Before we come to Chronicle, go back to Hebrew 11. Nochmal erstmal zurück zu Hebräer. Let us go back to Hebrew 11. Amen. Hebräer 11. He said, by faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Hebräer 11, Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. He realized he was a slave. Ihm ist klar geworden, dass er ein Sklave ist. You know, he realized he is a slave. Er erkannt, dass er ein Sklave ist. And he can have the right to, he can even choose to be a son of Pharaoh's daughter. Aber er könnte sich entscheiden, weiterhin der Sohn der Tochter des Pharaos zu sein. And he refused. Aber er hat sich geweigert. Who can refuse that? Wer kann sowas verweigern? Nobody. Niemand. True. Nobody. Ah. You know how how people can trust God. Wie Leute Gott vertrauen. It's so wonderful. It's wonderful. Sometimes I just think of it. Ich denke darüber nach. Do we even think of it at all? Denken wir überhaupt darüber nach? Or we just read it and just say. Und lesen wir das einfach und sagen ja, ist halt so. If you really think of it. Wenn du wirklich darüber nachdenkst. It is then you can really stand. Da kannst du auch wirklich standhaft bleiben. If somebody can reject palace, wenn jemand den Palast verweigern kann become a slave, und ein Sklave werden kann. Today. Heute. Hey. Heutzutage würde das niemand machen. Maybe Moses was not even a human being. Vielleicht war Moses kein Mensch. Maybe a spirit, because ein Geist. I don't know why. Oh, Daddy, thank you. He said then in verse 25. Are we there, please? So, Sazer, help us to read 25. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. You know, there, for a season, zeitlichen Genuss, für eine kurze Zeit, für eine bestimmte Zeit. People choose to be very, very rich. Leute entscheiden for a season, lieber für eine kurze Zeit reich and zu sein and go to hell, und dann zu sterben und in die Hölle zu gehen, als ihr Leben Christus zu geben und eine wahre Beziehung mit dem wahrhaftigen Gott zu haben. They go and make different things to be able with Satan. They sign covenant with Satan. Sie verkaufen ihre Seele und gehen diesen Vertrag ein. And the sacrifice Satan we want them to do. Und der Teufel möchte, dass sie Opfer geben. One sleep with mad woman on the street. One, you know, start eating your shit. Start eating your vomit. See, just after eating vomit and eat it again. You know, different sacrifice. You don't even know what it is. But it's too fast. The more you eat it, the more you aber umso mehr du opferst, umso mehr du diese Sachen tust, umso mehr Geld bekommst du. Weil der Teufel gibt nichts umsonst. Bei ihm gibt's nichts gratis. I'll give your mother to be killed. Give your father. You don't need to go and kill your mother or your father or whoever. You know, just they know how to do it. Sie wissen, was sie zu tun haben. She will just wake up. She will not. She will sleep and never wake up. There's nobody will even know you are the one that is the doer. Sie haben just like that. It's not going to do something to kill. No. Pläne, um Leute reich zu machen. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of. No, this very one was not kill anybody. Hier musst du ja niemanden töten. It's even easier. Ist sogar einfacher. And it makes sense. Und es macht Sinn. And he will say, I'm doing it for God. Und er würde sogar sagen, ich tue es doch für Gott. You know, so that I can free the children damit of Israel. Ich doch am Ende die Kinder Israel. But God's way is so different. God's way. You know, if Moses have done it that way. Hätte Moses es so gemacht. Listen, you know, that woman will sing her praise. Diese Frau hätte sich selbst gefeiert. You know, without me. Ohne mich hättest du es nicht. You know, if you married to her stay in Deutschland. Zum Beispiel, wenn du jemanden heiratest, damit du hier in Deutschland bleiben kannst. You know, they sing, you know, that woman, you know, the praise. She's the one, she's my savior. Werden diese Leute, die du geheiratet hast, zu deinem Gott, zu dem, den du preist, weil die Person hat dir verholfen, hier zu bleiben. It makes sense when they talk about, yeah, it's true, because that is this, yeah, without that you can never be here. Weil ohne diese Frau, ohne diesen Mann, wärst du heute nicht hier in diesem Land. You know, we do it in different ways. Wir tun das auf verschiedene Weise. We refuse to choose God. Wir verweigern Gott, wir wollen ihn we nicht refuse vertrauen. To choose God. Wir weigern uns nicht vertrauen. If you even mean, take me home. Das ist heißt, wieder nach Hause depart zu gehen. Depart me. Abgeschoben zu werden, ist egal. Can somebody get it? Praise the Lord. Then verse 26. It's esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt. For he had respect unto recompense. of the reward. Indem er die Schmach des Christus für größer und Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Praise the Lord. Halleluja. You know, for somebody to be coming to this church. Dass jemand in diese Gemeinde kommt. And to be here, I keep on. That's why here, but you keep on coming. Und weiterhin hinkommst. I've been coming here regularly. Und regelmäßig hinkommst. It means a lot. Es bedeutet viel. It means you are not here because of anybody. Du bist nicht hier wegen jemandem. You are not here to show your heart, your body, your du bist show, nicht hier, um your face, zu zeigen, or, Gesicht, or to see the beautiful oder, oder das Haus zu sehen, was schön ist oder nicht schön. Du bist hier für Christus. You are just here for du bist einfach hier wegen ihm. Because here there's nothing to show. Weil hier ist nichts. To show you. You know all this Catholic church. Diese katholischen Kirchen. You know, you want to go there. It's like going to a museum to look at something. Nein, Museum. Even if you don't receive any word, you can take the picture. Or they allow them? I don't know. Maybe they don't allow them because I've never been there. Mm-hmm. You know, but I've seen it in television. You go, those buildings, how beautiful! You know, you can go there and just sightseeing. Du kannst da hingehen. There's no sightseeing here. Einfach nur sightseeing machen. Hier kannst du sowas nicht machen. I thank God for John the Baptist. Ich danke Gott für Johannes den Täufer. You know, when he was preaching, als er geprägt, his own ministry was not even a house. In seine Gemeinde like war nicht in einem Haus. It was in the wilderness. Es war eine Wildnis. Thank God we even have a house. Gott sei Dank haben wir ein Haus hier. That we can cover our wir head. Haben ein Dach über but John the Baptist, it was in the wilderness. Der war eine Wildnis. But that does not mean. Das heißt nicht. It's not the truth. Das ist nicht die Wahrheit, was er geprägt. That's Matthew 11. Matthäus 11 steht da. He was there, crying, calling. You know, people that we are going there, that went there. People that went there, they did not go there. Die sind nicht dahin gegangen. Because there's something to see. Weil irgendwas Lustiges und Interessantes ist. They were not going there to see palace. Sie wollten nicht ein Palast besichtigen. Oder sich Tiere anschauen. You know, they were not there. Praise the Lord. Hallelujah. Go to Matthew 11. Matthäus 11. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 11. Matthew 11. Are we there, please? From verse 7. He says, and as they departed, that is those that John the Baptist sent to Jesus, this disciple that he sent to Jesus. Als Johannes der Täufer im Gefängnis war, hatte er Jünger zu Jesus geschickt, um Jesus zu fragen, ob er wirklich der Messias ist, weil er unsicher war. Weil nachdem alles passiert ist und dass er im Gefängnis war, hat er alles hinterfragt. Hat er sein ganzes Leben, seine ganze Mission hinterfragt. Und deswegen hat er seine Jünger dahin geschickt, damit sie fragen, ob er wirklich der Messias ist. Praise the Lord. Yes. You know, John the Baptist. Johannes der Täufer. For him to doubt. Für ihn, dass er sogar zweifeln kann. If he can doubt, wenn there's er zweifeln kann, dann gibt es niemanden, der nicht zweifelt. If you do not remind yourself, wenn du dich nicht of the truth, an die Wahrheit erinnerst, of the gospel, an das Evangelium von Christus, keep on reminding yourself daily, every Sekunde daran erinnerst. You know, Peter. Petrus. He said, "You are Christ, the living God." Er hat gesagt, du bist Christus, lebendiger Gott. And immediately, Satan. You know, after that, the next Satan started speaking. Satan has spoken through him also. Hat der Teufel durch ihn gesprochen. You know, until you allow you to be in this world. Du musst zulassen, dass du in seinem Wort bist, Tag und Nacht. You are going to doubt. Wirst du sonst zweifeln? The next minute, you know, we are here. You cannot doubt here. Hier zweifelst du, aber wenn du wieder zu Hause bist, was ist mit morgen? When nobody there. Wenn niemand da ist. You know what I know. Du bist alleine. I'm back to the old, und wieder im the old story. Wieder im Alltag. You will doubt. Du wirst zweifeln. John the Baptist was filled with the Holy Ghost in his mother's womb. Johannes der Täufer war im Mutterleib, hatte er schon die Taufe des Heiligen Geistes. You are not filled in your mother's womb. Du hast den Heiligen Geist nicht, als du in deinem Mutterleib warst. If somebody like that can doubt, wenn jemand zweifeln. And a sign was revealed to him. Und er hatte sogar to know Jesus. Jesus war sogar bei ihm, hat sich von ihm taufen lassen und Gott hat sogar in dem Moment gesprochen. Eine Taube ist sogar auf seine Schulter gekommen. All diese Sachen hat er gesehen und gehört. Und dennoch hat er gezweifelt. Dennoch hat er gezweifelt. You know, that is what we do today also. Und das tun wir heute auch. We still doubt. Wir zweifeln. You know, when outside is threatening us. Wenn das Äußere uns bedroht. You know what we see? Was wir sehen. That is not even real. Was nicht echt even ist. Real. Auch wenn es echt ist. We don't allow to threaten. Wir lassen nicht zu, dass here wir that is in you. Bothering yourself, rejoice more. Die Sorgen zu machen, freue dich mehr. If day is going to break, it get darker. You know that. Wenn es morgen wird, wird es noch mal richtig dunkel. If it's going to be morning, wenn es morgen it's get darker. Wird es noch mal richtig dunkel. The problem is going to end. Die Probleme it's enden, get more serious. Werden sie noch mal schlimmer. As for God, children, if anything, you know, when if you are going to give birth, you know, someone you don't even know how to, you have not given birth. You know, the labor when it gets heavier, then the baby comes. Wenn die Wehen stärker werden, dann ist der Zeitpunkt, wo das Kind rauskommt. Praise the Lord. Yeah. Am stärksten. Matthäus 11. Proverbs 7 now. 7. Oh, let me read from verse 6. He said, and blessed is he whosoever shall not be offended in me. You know, if I preach to you here, wenn ich zu euch predige hier, blessed are you that is not offended. Du, der keinen Anstoß daran nimmt. That is the message, you know, if der die Botschaft nicht verscheucht. You know, if I preach and the message, you know, the message I preach here offends people. Die Botschaft, die ich hier predige, provoziert paar Leute. You know, if you have a boyfriend wenn du einen Freund hattest, and you come here and the Lord revealed the truth to you, der Herr offenbart dir die Wahrheit, that you don't even you don't know what is good, dass du nicht weißt, was gut ist und dass du nicht entscheiden kannst, Allah came to choose for you, dass du erkennst, dass er für dich entscheiden muss. You know, if I just when I preach it, wenn ich das predige, kann es Leute angreifen. But Jesus said here, just like what he revealed to the disciples. Genau wie das, was er den Jüngern von Johannes offenbart hat. He did not pet John. Er hat Johannes nicht betüttelt oder einfach nur getröstet. He did not pet him. Er hat ihn nicht einfach don't getröstet. Worry, I'm coming. He did not go back to see John. Er hat ihn noch nicht mal besucht im Gefängnis. He referred John to the word. Johannes an das Wort verwiesen. Just as when you come here, refer to the word. Du hinkommst und not petting you, don't worry, you will get another boyfriend. God will provide for Gott you. Gott wird dir einen neuen Ehemann geben, eine neue Beziehung geben, eine neue Freundin geben. Not petting. Nein, kein. You have the right to go to hell. Kein Trösten, sondern du hast das Recht, in die Hölle zu gehen, wenn du möchtest. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. Blessed is he who will not be offended because of the truth. Und glückselig ist, wer mir keinen Anstoß nimmt. Who will not say, we not go to that church again because of the Gemeinde, truth. I will not be there again because the truth, the truth has been revealed. Weil die Wahrheit offenbart worden ist. How to be blessed. Wie gesegnet sind. You know, how to be blessed. It's not having money. Nicht indem wir Geld haben. Said, blessed is he. Sondern gesegnet ist der, for choosing me, der sich für mich entscheidet und alles andere verweigert. That is not offended. Der because of the message that in der Botschaft, die gepredigt wird. Because of the truth that wegen der Wahrheit, die du gehört hast. Praise the Lord. Halleluja. And as they departed, Jesus began to say unto the multitude concerning John. What went ye out into the wilderness to see? A reed shaking with the wind? But what went ye out for to see the man clothed in soft raiment. Behold, they that wear soft clothing are in king's houses. Praise the Lord. Hallelujah. What are you here? Why are you here? What are you doing here? Was suchst du hier? Why are you here at all? Warum bist du überhaupt hier? It's not to look at me. Nicht um mich anzuschauen. It's not to don't be here because of anybody. Hearing, okay. Don't be here because of any friend. Hearing irgendwelchen Freunden. I don't know if somebody's understanding me. If you are here because of me, it's a matter of saying you go. Du wirst doch wegen mir gehen. Because I don't look at anybody to preach. Weil ich habe kein Mitleid, wenn ich predige. Ich predige einfach das, was er mir gibt. Es wird dich vielleicht angreifen. Oh, it's going to bring you forward. Oder es wird dich näher an Christus bringen. That you with that Satan, you can't take me off my Christ. Du wirst mich nicht mehr länger nothing can separate me from the love of Christ. Nichts kann mich von der Liebe von Christus trennen. Not even the truth that is so hot. Die Wahrheit, die bitter sein. The truth that is so bitter. You know, that truth can be so bitter. Die Wahrheit kann bitter sein. But it's not to destroy me. Aber sie ist nicht da, um mich zu zerstören, sondern um mich zu erlösen. Praise the Lord. Halleluja. But what went ye? Verse 8. For to see a man clothed in raiment, behold, they that wear soft clothing are in king's houses. Abato, can you help us to read verse 9? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch einen, der mehr ist als ein Prophet. But what went ye out for to see a prophet? Yea, I say unto you, I'm more than a prophet. John was more than a prophet. Johannes war mehr als ein Prophet. And the Bible says you are more than John. Die Bibel sagt, du bist mehr als ein Prophet. You know, some people still call themselves prophets. Hatte ich immer noch gern Prophet. Meanwhile, said John is more than a prophet. In der Bibel steht, dass Johannes mehr war als ein Prophet. And we are more than John. Mehr als Johannes. This same verse. Look at it. Then in verse. Let's read it for a little bit. Verse 10. For this is he of whom it is written, behold, I send my messenger before your face. We shall prepare your way before thee. Verse 11. Barbara, can you help us to read verse 11? Yeah. Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer auftreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in verse 9, he says, John was more than a prophet. In Vers 9 sagt er, dass Johannes größer ist als ein Prophet. And in verse 11, sagt er, he said, you are more than du John. Mehr bist als Johannes. You know, we want to be called a prophet. Wir wollen Prophet genannt werden. I'm more than a prophet. Ich bin mehr als ein Prophet. Jesus said, greater than a prophet is Jesus here. Jesus ist größer als ein Prophet ist hier. Jesus is greater than prophet. Jesus ist größer als der Prophet. And that Jesus is in you. You carry Jesus him everywhere. Jesus ist in dir und du trägst ihn in deinem Mund. Du bist größer als ein Prophet. You know what they call them? Prophet. They love it. Sie lieben diese Titel. Just call me a child of God. Nenn mich einfach ein Kind Gottes. It's enough. Das reicht. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let's go back to Chronicles, 2 Chronicles. 2. Chronik. Praise the Lord. Amen. He said, give me now wisdom and knowledge, verse 10, that I may go out and come in before these people. For who can judge this your people that is so great. Praise the Lord. Gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, damit ich vor diesem Volk außen eingehen kann. Abato, can you read verse 10 again? Vers 10. Denn dieser ist von dem geschrieben, steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her. Der Matthäus. 2. Chronik 1, Vers 10. So gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, damit ich vor diesem Volk aus und einzuziehen weiß. Denn wer kann dieses, dein großes Volk, richten? We need Jesus to do everything. Wir brauchen Jesus, um alles zu tun. You see, he said, give me wisdom. Gib mir Weisheit and knowledge. That's Christ. Gib mir Christus. Wisdom and knowledge Weisheit is Christ. We have these two places that we have read it, you see. 1 Corinthians 1. You see, Jesus is our wisdom. Jesus is our knowledge. Jesus ist unsere Kenntnis. And Jesus is enough for us. Und Jesus ist genug für uns. To solve whatever problem. Um jedes Problem zu lösen. There was a time I was so much in problem. Eine Zeit, da habe ich viele Probleme gehabt. And the problem was so heavy. Dieses Problem war so groß. I was just like some of us here. You know, some of us are not happy here. Nein, für uns sind nicht glücklich. You know, so just, you know. I was so down. Ich war so am Boden. I asked the Lord, I said, Father, you gave. Moses was having the rod. Mose hatte einen Stab. To divide the sea. Um das Meer zu teilen. That they could able, they were able. You know, there was a street, there was a road in the sea. Es gab einen Weg. To bring a road to the sea for them to cross. Ein Weg im Meer. What do I have? Was habe ich? He said, I have Jesus. Ich habe Jesus. He said, that is enough. Und das reicht für mich. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. He said, I have Jesus. Ich habe Jesus. And Jesus is enough for me. Jesus reicht. You know, this wisdom and knowledge was enough for Solomon. Diese Weisheit und diese Erkenntnis war enough für Solomon. Jesus was enough for Solomon. Jesus war genug für Salomon. He only asked for Christ. Er hat einfach nur um Christus gebeten. Weisheit und Erkenntnis. Wisdom and knowledge is Christ. Weisheit und Erkenntnis in Christus. Even in the old world. In der alten, you know, everything. You know, whatever. You know, whatever they were doing was always Christ. Was immer sie getan haben, war immer Christus. Let's go to 1 Corinthians 10. 1. Korinther 10. Come here again. Let's go to 1 Corinthians 10. 1. Korinther 10. Praise the Lord. Hallelujah. It's always Christ. Remember Christ always. Erinnere dich immer an Christus. Remind yourself of Christ always. Praise the Lord. Hallelujah. Remind yourself of Christ. Erinnere dich an Christus ständig. He is the one that paid the price. Er ist derjenige, der den Preis bezahlt hat. You know, God came as a son to pay the price. Gott kam als Sohn, um den Preis zu bezahlen. He came as a son. Er kam als Sohn. So that he's able to pay the price. Um in der Lage ist, den Preis zu bezahlen. Because the Spirit cannot pay the price. Weil der Geist jetzt den Preis nicht bezahlen kann. Praise the Lord. Halleluja. The Son have to pay the price. Der Sohn muss den Preis bezahlen. And that's why Jesus have to come. Deswegen as musste Jesus als Mensch kommen. Just like you and me. Wie du und ich. To pay the price. Den Preis zu bezahlen. Praise the Lord. Halleluja. 1. Korinther 10. 1. Korinther 10. We we'll quickly read from verse 1. Vers 1. Amen. Amen. From verse 1, it says, moreover, brethren, I would not that you should be ignorant. You know, ignorance. You know, we have read today, talk about ignorance. Oh, that's Romans 10. Unkenntnis. He said, I don't want you to be ignorant. Ich möchte nicht, dass ihr Unkenntnis. It means to be ignorant. Christ's kingdom is so expensive. Ignorant zu sein, unwissend zu sein, ist sehr teuer im Königreich. Because, you know, Satan has power. Aber Satan hat Kraft in der Ignoranz. If you are ignorant. Of Satan devices. Wenn du nicht weißt, wie der Teufel arbeitet, ist ein Problem. If you are ignorant, wenn du nicht weißt, of the knowledge of Christ, is problem. Wenn du die Weisheit von Christus nicht erkannt hast, wenn du sie ignorierst, ist ein Problem. Ignorance. Ignorant zu sein. You know, a problem comes if you are ignorant. Sind kommen und du ignorant. You know, you can just go to the doctor and just go for a check-up. Du kannst zum Arzt gehen, weil du unter. And the doctor will say they have just discovered something in your body. Ich habe etwas krass hier in deinem Körper gerade. Dann hast du noch kurze Zeit zu leben. What are you going to do as a child of God? Was wirst du tun als Kind Gottes? Are you going to, you know, if you are ignorant of Christ, of the truth, über Christus gegenüber der Wahrheit, wirst du zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. You just fall down like Trevor Mann's suitcase. Wie ein Kartenhaus. Okay. You just fall down, you know. Maybe it's the doctor that will call ambulance, so it will take you home. Du bist schon tot, bevor du tot bist. But if you are not ignorant of Christ, aber wenn du nicht ignorant bist gegenüber der Erkenntnis von Christus, the word of God that said for me to live is Christ, to die. Leben ist Christus und Sterben ist Gewinn. You will jump and kiss the doctor. Dann wirst du den Doktor umarmen und Danke sagen. The doctor will be so surprised. Der Arzt wird überrascht sein. Because maybe all that he have been, you know, the people that he have been prophesying to. Diese Todesurteile, denen er. You see that he have been giving them. You know, he bring them down. Hat. But you kiss him. Haben viele Leute zu erschüttert und zu Selbstmord gebracht. Aber du bist einfach dankbar und glücklich in Christus. Why? Because you are not ignorant. Weil du nicht ignorant bist. Lies. Gegenüber der Lüge. You know it's du erkennst deine Lüge. Sie ist da, um dich zu bedrohen. And you know Christ's knowledge. Aber du kennst auch die Wahrheit von Christus. The Wahrheit that von Christus, is in Christus you. Der in dir ist. Is greater than whatever that comes das, was today. Auf dich zukommt. Oder was gesehen worden ist. Praise the Lord. Halleluja. Don't be ignorant. Ja, nicht ignorant. He said, moreover, brethren, I won't know that you should be ignorant. How that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea. They were under the cloud and passed through the sea. Sie waren unter der Wolke und sind durch das Meer gegangen. And we are all baptized into Moses, verse 2. In the cloud and in the sea. And did all eat the same spiritual meat. There is the natural meat, there is spiritual meat. Es gibt die natürliche Speise und die geistliche Speise. They used to that spiritual meat. Wir gewöhnt an die geistliche Speise mehr als die physische Speise. You know, fasting is not going without the natural food. Wenn wir fasten, tun wir das nicht, um auf Essen zu verzichten. Das Fasten von Christus heißt nicht, auf Essen zu verzichten. Heutzutage, wenn man fastet, fastet man, man isst nichts oder einige fasten, ich esse keine Süßigkeiten mehr oder ich gehe nicht mehr so oft ans Handy. You fast your unbelief. Aber wir fasten unseren Unglauben. You fast your doubt. Wir fasten unsere Zweifel. Wir fasten unsere Angst. Praise the Lord. Halleluja. He said, and did all eat the same spiritual meat? Verse 4. And did all drink the same spiritual drink? There is the spiritual meat, there is the spiritual drink. Es gibt die geistliche Speise. It's not what Pope gave them in Catholic. Es ist nicht das Pap, Wasser vom Papst oder das Brot. Ist lieber zu Hause, anstatt etwas zu essen, was dich verunreinigt. What will destroy you? Was dich zerstört. What Satan will, you don't even know what it is. They go, it will lay their hand, you know, evil hand on your head. Und sie salben dich mit den bösartigen Händen. Satan's hand. Händen des Teufels. I never allow, you know, until I know that you are really a child of God. You don't put hand on my head. Erst wenn ich weiß, dass du wirklich ein Kind Gottes bist, God, dann lasse ich auch zu, dass du für mich betest, weil ich lasse nicht zu, you know, dass irgendjemand für mich betet einfach. Before this time, there was a church we went to. Was it in Aachen or? Weil wir waren in irgendeiner Gemeinde zu Besuch. You know, the church. Though I don't know the truth, but I knew that that was not the truth. Ich kannte die Wahrheit nicht, aber ich wusste, dass das die Wahrheit auf jeden Fall was nicht was ist. To come, all of them, er hat sie alle nach vorne gerufen, damit man irgendwas für sie macht, betet. Und ich wusste, nein, ich gehöre nicht dahin. The hand that we use to initiate you. Diese Hand, die er nutzt, um no dich irgendwo one can initiate me to Satan's word. sich irgendwie weiterzuleiten an den Teufel, das verweigere ich. It was, you know, this woman came from Nigeria because he was having a branch here. And the pastor of that branch here is even dead now. Let me leave there. Religion. Satan brought it to steal, to kill and to destroy. Der Teufel hat Religion gebracht, um sein Werk damit zu tun. And it's a pity how people are rushing. Und es ist traurig, wie sehr viele Leute it's a pity how people are rushing. Dadurch verloren gehen. You know, they are going on the street, people are crying. Sie gehen durch die Straßen, diese heiligen Menschen, und Leute weinen und kommen nicht mehr auf ihr Leben klar. You know, they are going on the street, they use bulletproof car to be carried. Jesus never have that. Aber sie gehen durch die Straße in einem Papstmobil, was... There's protection, bodyguard everywhere. Verpanzert ist. Jesus, they don't have any bodyguards. Überall haben sie Bodyguards und Security-Männer da, aber Jesus brauchte das alles nicht. Das hat er nicht nötig. Praise the Lord. Halleluja. What is wrong with your teeth? Your teeth is the teeth. Understand you, praise the Lord. Verse 4. That's here. And did all drink the same spiritual drink? For they drank of that spiritual rock that followed them. And that rock was Christ. He called the rock Christ. And then the Felsen Christus. You see? He called rock. He said, and that rock was Christ. Dieser Fels war Christus. That was exactly what the Lord told me concerning the rod of Moses. Der Herr mir über den Stab von Mose gesagt. He said, that rock. Dieser Stab was Christ. War Christus. You know, whatever you give him, was immer du ihm what gibst, is returning to you is no longer the old. Ist nicht mehr das Alte. Ist das Neue. You know, that rod. Brought out water from the rock. Hat Wasser aus dem Felsen gebracht. Divided the sea. Hat das Meer geteilt. You know, the old rock can do nothing. Der alte Stab konnte nichts bewirken. And that's right. He always wants you to give. Deswegen will er, dass du ihm immer alles whatever you want, you love someone. Was du liebst, was du schätzt, lass zu, dass er es so ändert. Damit es Christus wird und nicht mehr das Alte. He doesn't want to take whatever, whoever from you. Your parents, you know, friends. He doesn't want to take it from you. Will das nicht choose him. Entscheid dich für ihn. How do you give them to him? Aber wie übergibst du diese Menschen? How do you give your mother to him? How do you give your father to him? Wie übergibst du deinen Vater? How do you give that to your boyfriend? Wie übergibst du deinen Freund oder deine Freundin? By choosing Christ. Indem du dich für Christus entscheidest und das Fleisch verweigerst. It means you are giving them to him. Das heißt, and he will now be in charge of sie Christus of und er wird to dann full control of Kontrolle an Kontrolle. It might not be a day job. Das passiert nicht an einem it Tag. It might not be a month. Das passiert or nicht months or for months. Nicht nach Monaten. It might take 5 years. 5 Jahre. 3 years. 3 Jahre. Even 10 years. 10 Jahre. It might take years upon years. Jahre über Jahre. It might also take just a few hours. Es kann auch ein paar Stunden dauern. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Now verse 5. Vers 5. But with many of them, God was not well pleased. He was not well pleased. Er hatte kein Wohlgefallen an ihnen. For they were overthrown in the wilderness. He was, you know, there's something that pleased God. Es gibt etwas, was Gott gefällt. Faith pleased God. Der Glaube gefällt Gott. Yes, believe in Christ. An Christus zu glauben. Trust in Christ. Ihm zu vertrauen. Depending on Christ. Auf ihn zu verlassen. Choose Christ. Sich für ihn zu entscheiden. Das gefällt Gott. Praise the Lord. Halleluja. They never believe him. Sie haben nicht an ihn geglaubt. Because always about from one miracle to another. Sie wussten auch von so show us sign. Perform miracle. Zeig uns perform miracle. Wir wollen was sehen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know the same thing Solomon did. Das gleiche hat Solomon getan. Yes. 2 Chronicle 1. 2. Chronik 1. Do not understand. It's the same thing. God, that Jesus told us in Matthew 6, verse 33. Was Jesus in Matthäus 6, 33 sagt. God, Matthäus 6, oh, it's so popular. Auch wenn es eigentlich so gut wie jeder kennt. Amen. Amen. Matthäus 6, 33. The same thing. Are we there, please? All of us will read it together. 1, 2, go. The sick ye first is the Lord of hosts, and his righteousness and all these things shall be added unto you. He said, choose Christ, choose me first. Entscheid dich erstmal für Christus. All others. Alles andere. Praise the Lord. Hallelujah. You choose me. Du entscheid dich erstmal für Christus. Ignore me. Ignoriere mich. Don't leave me, don't forsake me. Don't reject me, you choose me. Choose me. Entscheide dich für mich. Just like you know Solomon choose Christ. Genau wie Salomo sich für Christus entschieden hat. Give me wisdom and knowledge. That's Christ. Das ist Christus. Praise the Lord. Hallelujah. You know, he taught us here how to prosper. Hat uns gesagt, wie wir gesegnet sind. God told us here to prosper also. That's Matthew 6, verse 33. Matthäus 6, 33. How to prosper. Wie erfolgreich sein. He says, seek me, choose me. That's how you prosper. So habt ihr gelingen. It is not go to job upon job. Nicht zu arbeiten, arbeiten. He said, you choose me, that is how you prosper. Für mich, so habt ihr gelingen, Erfolg. You see, look at the B part of it. And all these things shall be added unto you. Der zweite Satz, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. It is not this, you don't pursue these things. Wir sind nicht hinter dem allem her. You see, those things, they are to pursue you. Dem, das alles soll hinter uns her sein. He said, but you seek first the kingdom of God. Wir suchen zuerst das Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wir entscheiden uns für ihn. Und alles, your mates, your husband, your whatever house, car, will be added. Wird hinzugefügt werden. Das sind Geschenke. Du sollst nicht danach suchen. Go after them. Danach trachten. Einige von uns, who is going to be our mate? Wir sind immer nach, auf der Jagd. Wer wird unser Ehemann sein? Ehefrau sein. Ich bin alt genug. You know, my age is, I'm going. Ich werde älter. The time is going. Die Zeit läuft. You know, boyfriend, you say, come here. You know, girlfriend, you know, people are, you know, when you just dress, people admire you. They want, you know, there is phone call upon phone call. Es gibt Leute, die dich bewundern. Es gibt Leute, die Interesse haben. You know, it's to be beautiful. It's schön zu sein. It's a problem. Es ist ein Problem. It's a problem. Es ist ein Problem. It's even better you're even ugly. So besser hässlich zu sein. So that nobody will come. Gott. Damit niemand kommt. You know, that nobody ever know. So that they don't leave you in Ruhe. Dass man sich in Ruhe lässt. Hier von hier, from hier, ganz links, all this, rechts, no, oben, unten, überall, von jeder Ecke. Kommen Ratten, fliegen. You know, no, you know. All these Satan's agents. All diese Kandidaten von. They be coming from one and go to another. Jede Ecke. You know, this one, okay, this one, yeah, this one, the leg is too bent. The other one leg is straight, is straighter than the other one. You know, okay, this one is not good, but what about this? You know, what we see outside should not control us. Das, was wir von außen sehen, sollte uns nicht kontrollieren. You know, you better stop allowing the people you see to control you. Du solltest aufhören zuzulassen, dass die Menschen, die du siehst, dich kontrollieren. You are married, dass wenn du verheiratet bist, wenn du nicht vorsichtig bist, wird es weitergehen. Wenn du verheiratet bist, is the word of God, Gottes that Wort, is to control dich kontrollieren. You are to learn to be controlled by the word of God. Kontrolliert zu werden. Not when people are naked. Nicht durch die Nacktheit der Menschen. Or when people are beautiful, durch die Schönheit so der Menschen. They are so, they look so handsome. They look so nett. Sehen so nett aus. God is controlling you. He is controlling you. That's the, you better cast out that spirit. Verbanne diesen Geist lieber. Wie dare das für dich? Verbanne diesen Geist lieber. Es ist nicht von Christus. It's on Satan. Es ist vom Teufel. The word of God is to control. Gottes Wort sollte uns kontrollieren. What you see outside. Was du siehst. He that is in you. Der ist bigger than whatever is outside. Whatever is outside is fake. Was da draußen ist, ist falsch. He that is in you. Der in dir ist, erst die Wahrheit. If not, if even you are married, it's a matter of time. Ist eine Frage der Zeit. That marriage diese will be Ehe destroyed. Wird zerstört. Because what is outside weil is das, for was ist, you das cannot forbid going out. Du kannst nicht mehr. Du you kannst can meet them on the street. Du kannst zu Hause nicht einsperren. If you don't see them in your school. Das ist, wie du nicht auf der Schule siehst oder. Then what are you blind? You know, if you blind your eye before your because of your enemy, you will not see your eyes to see your friend. Wenn du dir die Augen ausstichst, damit du deine Feinde nicht siehst, wirst du keine Augen haben, deine Freunde zu erkennen. Praise the Lord. Halleluja. Allow Christ to be the one controlling you. Lass du das Christus in dir, der dich kontrolliert. Not the past controlling you. Die Vergangenheit, die dich kontrolliert. Those you know before. Die du vorher gesehen hast. And now you not see them. Siehst du sie? It's not a problem. Es ist ein Problem. What about when you are married? Was wenn du verheiratet bist? You know, will it be the same problem? Wird es dann auch ein Problem sein? You better reject it. Verweigern wir es. It's evil spirit that it come at all. It's good that it come because it will help you to know that you are to destroy, you are to reject it. That the Lord wants you to be delivered. Dass der Herr lässt zu, dass du davon erlöst wirst. Because that spirit is weil dieser Geist immer noch da ist. Praise the Lord. Halleluja. Don't condemn yourself for it. Urteile dich deswegen. Instead, praise the Lord. Preise den Herrn. That he helped you to dass er dir geholfen hat, zu erkennen, what to walk towards, woran du noch arbeiten musst, was du verweigern musst. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. We were in Matthew 6:33. Yeah, God also told us how to prosper. Gott sagt, wie wir gelingen haben. How to prosper is not asking for money. Wir haben Erfolg nicht nehmen. Begging God to pay your bills. Weil wir Gott darum betteln, uns Geld zu bezahlen oder uns Geld zu geben. Jesus is your wealth. Jesus ist unser Reichtum. It's not outside. It's already in you. Ist in dir. All you need to do is just allow your focus to be in Him. Musst zulassen, deinen Fokus auf The problem, they will take care Probleme werden sich von wird Christus in die Hand nehmen. Nicht Solomon said, just give gesagt, me Christ. Gib mir einfach Christus. It is enough. Das reicht. And God gave him all. Christus hat ihm let's go back to Second Christus hat mir alles gegeben. Look at it. Praise the Lord. Ja. Verse 11 and 12. Zweite Chronik. 1, 11 und 12. And God said to Solomon, praise the Lord. Halleluja. So also he's saying to you and me. So sagt das auch zu dir und mir. You know that you are not, you don't pursue what is outside. Was draußen ist, sondern hinter mir her bist. Praise the Lord. Halleluja. Let us stop pursuing things. Lass uns aufhören, hinter Sachen her zu sein. Stop allowing Satan to steal your joy, deine Freude, deinen Frieden stehlen. In different ways. In different ways. You don't have peace within yourself. Du hast keinen Frieden mehr in dir selbst. It can be seen. You know, today you can even rejoice tomorrow. Heute kannst du dich freuen, aber morgen du bist wieder am Boden. That is not the life that Jesus died for. Das ist das Leben, wofür Jesus gestorben ist. The life he died for you to live is a permanent joy. Permanent peace. Ständiger Frieden. The peace that does not have end. Eine Freude, no end to that joy, no peace, that peace, that rest, no end to it. Eine unendliche Ruhe. Praise the Lord. Halleluja. And God said to Solomon, verse 11, because this was in your heart. What do you have in your heart? Was ist in deinem Herzen? Do you speak one thing in your mouth and speak and something else is in your heart? You know, sprichst du eine Sache in deinem Mund und etwas anderes in deinem Herzen? Einer von uns ist Spezialisten darin. No, something is in my heart. I cannot say. Etwas ist in meinem Herzen und ich kann es nicht sagen. Es ist etwas anderes. Something that I know will please the people. Etwas, was den Leuten gefallen wird. He said, because you have this in your heart. In your heart. He did not say in your mouth. Er gesagt, in deinem Herzen, nicht in deinem Mund. He sees your heart. Er sieht dein Herz. You might be saying something with your mouth. But if it is different from what is in your heart, you have a problem. Anders ist als das, was in deinem Herzen ist, hast du ein Problem. You know, we celebrate birthday. Wir feiern Geburtstag. We celebrate marriage. Wir feiern Hochzeit. We celebrate different things. Verschiedene Sachen feiern wir. Allow whatever was you celebrate, our God children to be celebrating Christ. Dass es Christus ist. It is Christ, because you know how his own life. Weil du sein eigenes Leben hast. If it is not he, wenn es nicht Christus ist, Satan. Ist es der Teufel. Celebrate himself is Satan. Das selbst zu feiern ist teuflisch. And Satan have power. Der Teufel hat Macht. In whatever it is being celebrated. In allem, was gefeiert wird. You know, sometimes it takes time. Manchmal braucht es Zeit. For whatever to picture out to materialize. Bis das, was er gesagt hat, sich manifestiert. You know, if you celebrate your birthday because du of you, feierst, wegen dir selbst, because of the flesh, wegen dem Fleisch, because of somebody, wegen jemanden, because of, you know, the flesh, wegen dem Fleisch, and not because of Christ, nicht wegen Christus, there's a program. Satan programmed something. Der Teufel hat etwas programmiert. He always take time. Es braucht immer sometimes, Zeit. You know, it take time. Manchmal braucht es before Zeit. Before it can materialize. Bevor es sich manifestiert. You can see the result. Das Ergebnis. Of whatever with that program. What Satan program. Dieses Programm wird ein Ergebnis bringen, früher oder später. If I am going to do anything, tue, if it is not Christ, wenn es nicht Christus ist, Satan. Wird es der Teufel sein. If the reason is not Christ, if the motive is not Christ, if it is because of me, wenn's wegen mir ist, if it is because of my family, wegen meiner Familie, the natural family, der natürlichen Familie, Satan. Dann ist es teuflisch. Except if it is es sei denn, wenn es Christus alleine ist. For my sake, um meines Willen und dem Evangelium willen. No, um, for the family's um der Familie willen. You know, sometimes we might even say it's for Christ's sake. Ich kann sagen, es ist für Christus. But all through the celebration, no mention of Christ. Geht es nicht um from you. Von dir aus. From you, I'm not saying from others. Ich sage nicht von what dir about from you? Aber was mit dir selbst? Do you mention Christ? Erwähnst du selbst Christus? I don't know if you are getting it. Praise the Lord. Halleluja. You know how that mention Christ? Yes. Andere Leute können what about you? Was mit dir selbst? You celebrate Christ. Feierst du Christus? Or you celebrate yourself? Oder feierst du dich selbst? He knows what is in your heart. Er weiß, was in deinem Herzen ist. Is he the one? Is he the reason of ist er der Grund, day? Weshalb du da bist? Maybe we'll get there later. Amen? No. We cannot get there today. Amen? Praise the Lord. We are so many. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Because this was in your heart, and thou hast not asked riches. What will we ask today? Und wir beten heute über Reichtum, Güter, no, Ehre, the life of your enemies. Oder das Leben deines Feindes. Nobody will be surprised if you ask for the life of your enemies. Niemand würde sich wundern, wenn du kill all of them, so töte that sie alle, damit ich endlich Frieden habe. Kill all of them so that they not take my boyfriend damit away sie meinen from Freund me. Nicht wegnehmen. They don't take my girlfriend. Damit sie meinen you know, Freund those people nehmen. That are, you know, that they are fornicating with whoever the Lord has revealed to you. You know, you will even want them to die so that they lead them. You know, the problem is not about those people. You know, in that time, that woman is not there, or that man is not there. Somebody else will take place, will be there. Worse is Satan, is Satan. Manchmal willst du sogar, dass die Leute, die dafür sorgen, dass das, was der Herr dir nicht, dass das, was der Herr dir versprochen hat, nicht funktioniert, dass diese Menschen sterben oder aus dem Weg gehen. Aber das, die sind nicht das Problem. Praise the Lord. Hallelujah. Is that bad has neither. Okay. Let me start from 11 again. And God said to Solomon, because this was in your heart, and thou hast not asked riches, wealth, honor, nor the life of your enemies, neither yet hast asked long life. Some of us, we don't want to die. Eine von uns, wir wollen nicht sterben. Long life. Langes Leben. Especially when the doctor has said you are going to die. Besonders wenn der Arzt gesagt your hat, dass du sterben wirst. Sein Gebet long life. Heißt, du willst lang leben. Live long life. Ich will langes Leben. Any prayer request is long life. Jedes Gebetsanliegen ist immer, ich möchte geheilt werden. Nicht wissen, dass wir eigentlich darum kämpfen sollten, zu glauben, dass wir schon geheilt worden sind. Nicht glauben, dass wir geheilt werden. Dass der Pastor für dich betet, damit du geheilt wirst. Dass du daran glaubst, kämpfst, zu glauben, dass du schon geheilt bist durch seine Wunden. Praise the Lord. Let us ask wisdom and knowledge for yourself, that thou mayest judge my people over whom I have made thee king. Verse 12. Who is there? Who is there? Who can help us to read verse 12? Who can help us to read verse 12? Ich. Yes, so sei dir nun Weisheit und Erkenntnis gegeben, dazu will ich dir Reichtum, Güter und Ehre geben, wie sie kein König vor dir gehabt hat, noch nach dir haben soll. If you allow it to be Jesus, wenn du zulässt, dass Jesus alleine ist, others are already there. Ist das andere alles schon da? Others are already there. Alles andere ist schon da. Wisdom and knowledge is granted unto thee, and I will give thee riches and wealth and honor, such as none of the kings have had that have been before thee, neither shall there any after thee have the like. Praise the Lord. What is different from it? Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all others shall be added unto you. Das ist genau das, was Matthäus, was Matthäus 6,33 sagt. Das suche erst nach dem Königreich Gottes und alles andere wird hinzugegeben. Praise the Lord. Hallelujah. Because in Christ is all. Weil in Christus ist alles. Christ wants us to prosper. Christus möchte, dass wir Erfolg haben. He wants us to prosper. Er möchte, dass wir Erfolg haben. Yeah, you know, poverty is a curse. Armut ist ein Fluch. To be poor is a curse. Arm zu sein ist ein Fluch. And to be poor came after the fall. Und Armut kam als Resultat von dem Sündenfall. But Jesus came to deliver us. Aber Jesus ist doch gekommen, um uns von dem Fluch zu erlösen. Er hat uns erlöst von dem Fluch. We are now free from those curses. Wir sind frei von diesen Flüchen. But so many of us, da viele von uns, wir leben immer noch unter diesem Fluch. Why? Because of lack of knowledge. Weil wir keine Erkenntnis haben. Knowledge. We are ignorant. Wir sind ignorant gegenüber der Wahrheit. We are ignorant of what we are to be hungry of. Ignorant gegenüber dem, wonach wir eigentlich dürsten sollten. Ignorance of what we are to pursue. Ignorant gegenüber dem, was wir eigentlich suchen sollten. Ignorance of what we are to seek. Ignorant gegenüber dem, was wir sehen sollten. He says, seek first the kingdom of God. We did not say seek job upon job upon job. Seek money upon money upon money. But we keep on seeking things. Wir suchen weiter nach Dingen. Ignorance of whatever, of what we are seeking. We are seeking the wrong thing. Was wir suchen. Wir suchen die falschen Sachen. We are after the wrong things. Wir sind hinter den falschen Ignorance Dingen. Of he. Ignorant gegenüber Gott. It's like a king that has everything. Wie ein König, der alles hat. And never, we just die without knowing everything belongs to him. Wir sterben und merken nicht, dass wir alles schon hatten. Ignorance. You know, there was a woman that says she was traveling from one country, I don't know, from Africa to this place, and she was in the plane and they wanted to give her food. She refused the food because she thought she was going to pay, not knowing that both she have paid for all. The food in the plane have been paid for with her ticket money. Amen? Amen. She refused the food. Like a man also in the ship, traveling from very long, the distance was so long. He was hungry all through. He could not eat from the food there. Why? Because he thought that he was going to pay, not knowing everything has been included into his ticket. Wie ein Mann, der so many auf so einer Schiffsfahrt war, und es war eine große Fähre und es war auch eine lange Reise, und weil er halt dachte, dass er halt nur die Schiffsfahrt bezahlt hat, hat er sich nicht getraut, ans Buffet zu gehen, weil er dachte, ich kann das nicht bezahlen, das ist viel zu teuer, ich kann nichts essen. Das hat er die ganze Reise lang, musste er hungern. Und erst am Ende hat er erkannt, dass er ein All-Inclusive-Ticket gekauft hat, wo alles schon mit drin war und dass er hätte essen können, wie viel er möchte, was nicht wusste. Genau, just let it come out of CNN. Genauso auch wie diese Frau, die auf diesem Flug war und nicht wusste, dass sie hätte auch da im Flieger essen können, weil sie dachte, dass das Essen bezahlt werden muss. Genau. Und das kam sogar in Nachrichten. Ignorant zu sein gegenüber Sachen ist ein Problem. God's children, the Bible call you kings. Kinder Gottes, wir sind Könige. We call you God's children. Wir sind kleine Kinder. But it's as if we are just God's children with mouth. Aber es ist so, als ob es einfach nur mit dem Mund ist. Einfach nur. Nothing to show for it. Ich habe keinen Beweis dafür. You know, when, es ist nicht sichtbar. No, es gibt keinen Unterschied zwischen uns und den Menschen, die ohne Gott sind. You know, in the natural world you will see the difference. Ja, natürlich siehst du den Unterschied deutlich. You can see the difference between a president's son or a child and you know, no name. Wer zu einer königlichen Familie gehört und wer einfach ein normaler Bürger ist, das sieht man. Aber Kindern Gottes, da ist kein Unterschied. Because of lack of ignorance. Weil wir ignorant sind. He said, my people perish for lack of ignorance. Wir gehen zugrunde aus Mangel von Erkenntnis. For lack of knowledge. Mangel von Erkenntnis. They don't know the knowledge of Christ. Wir kennen Christus. The natural knowledge is not a savior. Denn die natürliche Erkenntnis ist kein Retter. He cannot save you. Sie kann uns nicht retten. He said it will destroy you. Sie wird uns sogar zerstören. Because you are no longer of that world. Weil du gehörst nicht mehr zu dieser Welt. You don't belong to that world any longer. Wo die natürliche Weisheit dir weiterhilft. Das kann dir nicht mehr weiterhelfen. It's only Christ's knowledge. Das ist nur noch die Weisheit von Christus. Du kannst nichts dagegen you tun. Better know it. Du musst es wissen, dich ergeben und dem nachgehen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He wants us to prosper. Er möchte, dass wir Erfolg haben. If you look at the Bible, it told us how to prosper. Amen. In Jeremiah 33, verse 9. Shall be to me a joy, a name of joy, a praise and an honor before all the nations of the earth. We shall hear all the good that I do unto them, and they shall fear and tremble for all the goodness and for all the prosperity that I procure unto it. Jeremia 33, Vers 9. Und es soll mir zum Freudennamen sein, zum Ruhm und zum Schmuck bei allen Nationen der Erde, die all das Gute hören, das ich ihnen tue. Und sie werden zittern und beben über all das Gute und über all den Frieden, den ich ihnen angedeihen lasse. Praise the Lord. Halleluja. And it shall be to me a name of joy. You know, he wants to see. He wants to see where everything he died for in your life. Er möchte, dass alles, wofür er gestorben ist, in deinem Leben sichtbar ist. Er möchte diesen Sieg sehen in deinem Leben, diese Freude, diese Ruhe. Er möchte das sehen. Das gibt ihm Freude, es zu sehen. Wenn du traurig bist. You are sad for one thing or the other. Or you are worried because of one thing or the other. Dir Sorgen machst. It makes him sad. Das macht ihn traurig. He said, he gives, he said, and it shall be to me a name of joy. Sin is his victory. What he died for in your life gives him joy. Seinen Stempel in deinem Leben zu sehen, wie das, was wofür er gestorben ist, sich in deinem Leben manifestiert, das gibt ihm Freude. And a praise and honor before all the nation of the earth. We shall hear all the good that I do unto them, and shall fear and tremble for all the goodness. You know what? they thank you. You know everything of God. When people hear it, they fear and they tremble. Alles von Gott. Wenn Leute es hören, zittern sie. You know that I am preaching here. Dass ich hier predige. To fear and tremble. Leute haben Angst davor und zittern. People that know me before. Leute, die mich schon früher kennen. That know me before. Die mich schon vorher kennen. And especially when they listen to the message. Besonders wenn sie sich die Botschaft anhören. There is fear and trembling. Das ist Angst und Zittern. And that victory, you know that victory, that man, that woman, that he called your partner. Diese Person, die er dein Ehepartner nennt, die er für dich auserwählt hat. It is to make the world fear and tremble. Es ist damit die Welt zittert und bebt. Fear and tremble. Zittert und bebt. For all the goodness and for all, you know that the word. Der Reichtum. What? You know, that's why it takes time. Deswegen braucht es Zeit. Because whatever is coming from was immer the Lord vom Herrn kommt, is so heavy, ist groß, is so big, ist mächtig, and is too big for a natural man to handle. Ist zu groß, um von einem natürlichen Menschen irgendwie getragen zu werden. And because if you handle, if you come. When you are not mature, wenn es in the kommt, Lord, wenn du noch nicht mal reif bist im Herrn, wird es dich zerstören. Du wirst darunter zerbrechen. It will destroy you. Es wird dich zerstören. Satan will go through it. Der Teufel wird dadurch gehen und dich zerstören. You better allow him to qualify you. Lass lieber zu, dass er dich qualifiziert. Allow him to qualify you. Dass er dich qualifiziert. I qualify whoever you are going to marry. Und die Person qualifiziert, die du heiraten sollst. I prepare that person. If not, problem will prepare both of you. Sonst werden Probleme euch ausbilden. He will quote the Bible to tell you why I don't want you to go to church again. Diese Person wird die Bibel zitieren, um dir zu sagen, weshalb du nicht mehr zur Gemeinde gehst. So have relationship. She said, have relationship with your husband. Wir sagen, du sollst Beziehungen mit mir haben und nicht Beziehungen mit your Jesus husband is the head of oder the mit der Gemeinde. Places in the Bible. Ich bin der Kopf der Gemeinde. The husband that the Bible talk about is Christ. Ich bin der Kopf der Familie, aber der Ehemann, von dem Jesus Christus spricht, ist Christus, und nicht der Mensch. Aber Religion nennt es den Menschen. Honor your mother and your father. Religion call it man. Religion nennt es Mensch. Your mother and your father Mutter und Vater is the word ist aber of Gottes Christ. Wort für dich. Praise the Lord. Halleluja. Let us go to Joshua 1. Joshua 1. Joshua 1. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Mama, ich wollte auch noch kurz sagen, Zerstörung bedeutet auch nicht nur, dass du heiratest dann diese Person und dann lebt die auf der Straße, ihr habt kein Dach über dem Kopf und alles ist schlimm und dann verhungert ihr und stirbt dann, sondern Zerstörung kann auch sein, heißt auch, dass ihr lebt in einer Villa, alles ist super schön, aber es kostet dich deine Erlösung. Und dann hat der Teufel dich schon zerstört. Na, also, ja. Ein paar Leute denken, okay, Zerstörung muss etwas, muss physische Zerstörung bedeuten, aber das, allein, dass du eine Erlösung dabei verlierst, das ist diese Zerstörung, von der er spricht. Rejecting Jesus. Dass du immer an Jesus accepting the flesh. Und das Fleisch akzeptierst. Das ist schon Zerstörung. It's not about, you know, when God taught, you know, there are four different types of death. Es gibt vier verschiedene Arten von Tod. Four. Vier. The Lord just revealed number four to me. You see, I call it 3-3, but it's four. You know, said it's four. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. It's like that, this destruction. You know, okay, we are married, we have children, we have money, we have everything, there's no destruction. Then what is the meaning of destruction? Dass Leute sagen, ja, ich bin verheiratet, wir haben Kinder, wir haben ein Haus, wir haben so ein Ferienhaus, wir haben genug Geld. Yeah, where is the destruction? Wo ist die Zerstörung? Remember Jesus in Matthew 16. Aber erinnert euch, Jesus sagt, Matthew 16, was bringt es einem Menschen, if you have a house, wenn er ein car, Haus hat, dann everything hat, is moving beautifully. Läuft. You know, Satan will guide it to der Teufel wird es sogar selbst beschützen, damit es weiterhin läuft. Because you know where you are heading. Weil er weiß, wohin du läufst. For the destruction. In die Zerstörung. At the end, you are going to go to hell. Am Ende gehst du in die Hölle. Even if it's not of this of here. Auch wenn es schon hier ist. You geht. Know, in a, if you look at John 14. Johannes 14. You know, it's not his evil working for you. Das wird nichts für dich hier auf der Erde funktionieren. Jesus said in John 14. Jesus sagt in Johannes 14. Praise the Lord. Let us go there. John 14. I want us to go there. Amen. Johannes 14. Look at what Jesus said in John 14. Verse 1. Johannes 14. He said, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. If even nothing is working for you. But still, don't let your heart be troubled. Euer Herz soll trotzdem nicht bestürzt sein. If it is not a beautiful house, a beautiful car, or a beautiful husband, a handsome husband, no money at all. Kein Geld. He said, let not your heart be troubled. Euer Herz erschrecke nicht. You believe in God. Ihr glaubt an Gott. Already. But also believe in me. Glaubt auch an mich. In my father's house are many mansions. Verse 2. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch nicht sagen. You know, ich gehe hin, um euch Städte zu bereiten. If you reject him, you reject what he's preparing for you. Wenn du ihn verweigerst, verweigerst du auch das, was er für dich vorbereitet. See, destruction does not just mean here in the natural. Zerstörung lässt sich doch hier auf der natürlichen Welt. Am Ende. At the end, there is also destruction. Das ist auch Zerstörung. There's also destruction. Things can be so beautiful. How long are you going to spend here? Wie lange wirst du hier sein im Vergleich zur Ewigkeit? How long? Maybe 150. Vielleicht 150 Jahre? You don't make exercise. You know exercise, they make exercise very well. They run and run and run. Du machst viel Sport, all the fat, the body. Damit du lange lebst. They make it, you know. Like plastic surgery here and here, everywhere. Schönheitsoperation, weil, genau, es gibt genug Geld. And everything, you know, anything doctor say, just move it. Was der Arzt sagt, was weg muss, kommt weg. Was hinzugefügt werden muss, wird hinzugefügt. But how long are you Aber wie lange wirst du das durchhalten können? Not forever. Nicht für immer. Das ist eine Frage der Zeit. You are going to give your account. Dann wirst du vor Gott stehen. Dann wirst du relationship with Jesus, if you ever have any. Sagen müssen, ob du Beziehungen hast. Whoever you have relationship with. If you reject Jesus, du Jesus verweigerst, wirst du Rechenschaft schuldig sein. You are going to give account. Du wirst Rechenschaft schuldig sein. Destruction does not only mean here. Zerstörung ist nicht nur hier auf der Erde. Things may even be work out perfectly with you and that boy. Mit dir in diesem Mann, that man or that woman. Mit dir in dieser Frau. That you know you have the money to go to travel zu verreisen, anywhere. Überall hin. But you are enemy of Christ. Ja, du bist ein Feind von Christus. You are enemy of God. Du bist ein Feind Gottes. You know that place you are going to is everlasting life. Dieser Ort, an dem das Ziel ist die Ewigkeit. And that's why you know I talk about your natural parents. Deswegen spreche ich über eure natürlichen Eltern. Your natural, you know, friends. Eure natürlichen Freunde. You know, because they are still there for you. Die sind da für dich. And they are still there. They are still your parents. Die sind immer noch deine Eltern. On that day, aber an dem Tag, you will not love to see them wird es dir nicht gefallen, sie in der Hölle zu sehen. Dir wird das nicht gefallen. You better be preaching Christ to Predige them. Lieber Christus zu ihnen. Tomorrow may even be too late. Morgen ist vielleicht schon zu spät. They are still your parents. Die sind immer noch you know, Eltern. Who I don't know. If it's even in hell, I don't even know. I don't care. Leute, die ich nicht kenne, wenn sie in der Hölle sind, wird mich das vielleicht nicht so krass angreifen. I know. Aber Leute, die ich kenne, and it's in hell. It's another thing. Das ist ein ganz anderer Schmerz. Those who are enjoying. Obwohl wir im Genuss sind. I don't know if somebody's understanding. Mm. Praise the Lord. Halleluja. Nobody will ever want to see his enemy there. Selbst deinen Feind willst du da nicht sehen, geschweige denn Freunde, Familie. And that's why it's so good. Deswegen ist es gut. To pray for them and speak. Zu ihnen zu predigen und ihnen die Wahrheit zu geben. Der Heilige Geist kann keine Lügen benutzen, um sie zu sich zu bringen. The lies, you know, joining them is lies. Sie zu unterstützen, das sind Lügen. You know, telling them what they are doing is right. Ihnen zu sagen, das, was sie tun, ist richtig. You know, joining them, they are celebrating evil. dabei zu unterstützen, während sie das Böse feiern. You know, you go to holidays together. Du gehst but all through the holiday, you never speak Christ. Den ganzen Urlaub lang sprichst du. You live together, all through your living there, you never speak Christ. Nicht Christus. Or sometimes you just because they are rejected, they are rejected, they are missed, you never to speak it. Deswegen you don't love them, you love yourself. Aber du liebst nicht sie, sondern you don't want to be rejected by them. Du willst nicht von ihr verweigert werden. You better, because on that day, an dem Tag, if you read Luke 16, Lukas 16, the rich man Lazarus, der reiche Mann und Lazarus, you know, that rich man was not worried about the family. Hatte Sorgen gemacht über seine Familie auf Erden. He told Abraham. He said, please help to send Lazarus to the world so that he will go and warn my brothers and sisters there. Schick Lazarus, so that they will not be where I am. Ein Engel oder irgendetwas, damit diese Leute wissen, dass sie nicht an den Ort wollen, wo ich gerade leiden muss. You know, those people that worship forefather, maybe die Leute, they already worship the rich man. Yeah. Die vor ihre Vorfahren anbeten. Vielleicht haben einige von denen schon Lazarus angefangen anzubeten, obwohl er in der Hölle gerade leidet. You see, they have already started worshiping the forefather. They have the spirit of the forefather. You know, angefangen. That is already here. And that one is saying, let them be begging. Looking for a way to how they are to just reject everything of him and come and go to Christ so that they will not land where he is. Sie beten den verstorbenen Geist eines Menschen an, der gerade in der Hölle leidet und darum fleht, eben nicht angebetet zu werden, sondern dass keiner das erfahren muss, was er gerade erleben muss. Praise the Lord. Amen. Amen. So destruction is that destruction you will not even love it. Diese Zerstörung wird dir nicht gefallen. Jesus said it goes to prepare a place for us. Jesus sagt, er geht um einen Ort vorzubereiten. It will be so painful when you are not. Es wird schmerzhaft sein, wenn du nicht dabei bist. Amen. I thank God for Lazarus. Ich danke Gott für Lazarus. Though he was poor here. Er war hier arm, ein Bettler. He was a beggar. Er war ein Bettler hier. But he was able to make it. Er war in der Lage, es zu schaffen. Er war da. you know, here is some time. Hier ist für eine kurze Zeit. For some years. Du lebst für ein paar Jahre. The day is everlasting, forever. Immer. Forever, no death. Kein Tod. The God did not create the spirit to die. Gott hat den Geist nicht erschaffen, damit er stirbt. And that's why they are going to be in hell for hell. Deswegen wird man auch in der Hölle für immer sein. Because spirit can never die. Weil der Geist nicht sterben kann. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. In Joshua 1, let us go there. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Joshua 1. Praise the Lord. You know, after the death of Moses, from one, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Every place that the whole of the sole of your foot shall tread upon, that I have given unto you, as I said unto Moses. Praise the Lord. Hallelujah. In our state to live here in Deutschland, this verse, this very place, this verse 3, was, you see, it was. Zu der Zeit, als es noch darum ging, ob wir überhaupt in Deutschland bleiben können, wegen unseren Pässen, also wegen der Aufenthaltsgenehmigung, war dieser Vers ständig in meinem Herzen. Wherever your footstep, wo auch immer dein Fuß, dein Fuß oder tretet, wird you know, it's not, it does not belong to the government. Das gehört nicht der Regierung. It does not belong to the German government. Das gehört nicht zur deutschen Regierung. Or whatever government, it belongs to Christ. Das gehört zu Christus. And so whatever, you know, Diese Leute gehen schlafen, sie wissen nicht, ob sie am nächsten Tag aufwachen. They sleep, they don't even know, they will wake up the next day. Sie wissen nicht, ob sie am nächsten Tag aufstehen. Praise the Lord. Halleluja. From verse 4. From the wilderness and this Lebanon, even unto the river, the great river, the river Euphrates, all the land of Hittite, and unto the great sea, towards the going down of the sun, shall be your coast. There shall not any man able to stand before thee all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with thee. God is no respecter of any person. Gott bevorzugt keine Menschen. Just as I was with Moses, so wie ich mit Moses, that's how I will be with you. Werde ich auch mit dir sein. He is no respecter of any person. It's not because Moses was so good. Nicht, weil Moses so gut war. He's not, you know, he's not respecter of Moses. Er hat Mose nicht he's not respecter of Abraham. Mehr geschätzt als irgendjemand anderes. If you hear his voice, I believe his voice. Stimme hört and obey his voice. Und sie beachtest. The same result. Kriegst du die gleichen Ergebnisse. He's no respecter of any person. Er bevorzugt keine Menschen. He doesn't respect the color. Er bevorzugt keine Hautfarbe oder keine Nationalität. Oder eine Figur oder eine Schönheit. Das ist irrelevant für ihn. Das ist egal. Praise the Lord. Halleluja. He says, so I will be with thee. Verse 5. I will not fail thee, nor forsake thee. That's also in Hebrew 13:5. Wo der Herr sagt, dass er uns niemals verlassen wird oder zurücklassen wird. You know, it's also in Hebrew 13:5. Praise the Lord. Hallelujah. Then he said in verse 8, be strong and of good courage. Never allow anything to discourage you. Sei stark und mutig. Lass dich ermutigen. Praise the Lord. Hallelujah. A lot of things you want to discourage. Viele Sachen werden uns ermutigen wollen. What we see, what we hear. Was wir sehen, was wir hören. What we feel, was wir fühlen. We want to discourage. Will uns ermutigen, will uns ablenken. Our age, we want to discourage. Unser Alter will uns ermutigen. At the time, we want to discourage. There are a lot of things that we want to ermutigen wollen. He said, be courageous. Sei mutig. Never be discouraged. Sei nicht entmutigt. He said, be strong and of good courage. Praise the Lord. Hallelujah. Not of good courage to pass. But of nicht good courage zu bestehen, sondern mutig in Christus. Never to give up on Christ. Niemals Christus aufzugeben. Never to believe him. To stop believing him. Never to stop believing. Nicht müde werden. No matter how outside it is. Egal wie es draußen aussieht. If everything is telling you no. Wenn alles Nein sagt. Look at Christ. Schau auf Christus. If everything is telling you yes. Wenn alles Ja sagt. Stop looking at it. Don't look at that yes or no. Schau nicht auf das Ja. Because there is no yes that is good from Satan. Aber es gibt kein schönes, es gibt kein gutes Ja vom Teufel. Es gibt nichts, was Gutes vom Teufel. See Christ alone. Schau nur auf Christus. Praise the Lord. Halleluja. For unto these people shall thou divide for an inheritance the land which I swear unto your fathers to give them. Only be strong and very courageous. That is for you and me. Es geht an dich und an Vers mich. Vers 7. Only be strong and sei very stark courageous. Und mutig. No, things will come to discourage you. Instead, allow those things to encourage you. Anstatt dass diese Dinge dich entmutigen, lass dass diese Dinge dich ermutigen. You know, if you fail, wenn du versagst, deine Prüfung, it's supposed to discourage you. Das sollte dich eigentlich but ermutigen. Instead, allow it to encourage lass du, dass es dich ermutigt. Praise the Lord. Halleluja. You know, whatever news is outside, you know, it kommt, comes. So, you know, Satan can use, can bring it to discourage so, komm, you. But allow it to encourage lass you. Zu, dass es dich ermutigt. Turn the page. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Only be thou strong. Be strong sei in the Lord. Im Herrn. Be strong in your faith. Sei stark im Glauben. Never be weak in your faith. Sei nicht schwach. Don't allow Satan to steal. Du, don't whatever want to fight your faith. Don't allow him to come in. Glauben bekämpfen will. Lass nicht zu, dass es durchkommt. A lot of things we want to fight. Viele Dinge wollen unseren Glauben bekämpfen. The Satan have outside. Der Teufel hat to bring you down. Waffen, um dich niederzustrecken, um dir das auszulegen, damit du einen anderen Weg einschlägst. The direction that we Satan we want to show you. Der Teufel dir schön reden will. That is so easy. Der einfach aussieht. Praise the Lord. Halleluja. You know, until the flesh dies. Erst wenn das Fleisch tot ist, sehen wir Christus. He said that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses, my servant, commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left. Don't allow anything to take you out of it. Lass dich etwas davon rausnehmen. That thou mayest prosper. Whithersoever thou goest. He wants us to prosper, but in his own way. Erfolg haben auf seine Weise. He wants us to marry, but in his own way. Er möchte, dass wir heiraten auf seine Weise. He wants us to have things, but in his own way. He wants us to have whatever, just to, you know, whatever it is. Satan also has his way. Weil der Teufel hat auch seine Wege. A lot of God just rushing through Satan's way. Viele gehen seinen Weg, den Weg des Teufels. You know, you can be married today and be divorced today. Du kannst heute heiraten, I heard of somebody that married for 3 minutes, so was it? But that was after 3 minutes. Was it 3 minutes or 3 hours? Yeah, 3 minutes. There are a lot of people you can try. Es gibt viele go to the nest. Leute, die er benutzt und Menschen, die da sich darauf einlassen. And people never learn from mistakes. Leute lernen aber even nicht daraus. Even mistakes, selbst they never learn from sie lernen nicht daraus. They never learn from it. Sie lernen nicht daraus. You know, when a man will come deceive you, Mann kommt, you have a baby and then we run away. Another one will come. Mach they deceive you and do the same thing. We go away. Definitely number three is coming. Dann kommt der nächste und tut genau das gleiche. And before you know it, dann kommt der nächste. Da kommt das gleiche dabei. Und look at them. Ehrlich versiehst, sitzt du mit vier Kindern von vier unterschiedlichen Vätern. Because what God have not joined together. Weil das, was Gott nicht zusammengefügt hat, Satan rejoices to put it asunder. Der freut sich, der Teufel reibt sich die Hände. It's only what Christ joined together. Nur das, was Christus what the word of God joined together. And not what beauty joined together. Not what money, not what Reichtum, not what baby joined together. Ein Baby zusammengefügt hat. It's only what Christ joined das, was Christus zusammengefügt that hat. Is what Satan can das ist destroy. Unantastbar für den Teufel, unzerstörbar für den Teufel. What is joining them together was today? Schweißt Leute zusammen heute? You know, I was saying it to my husband, yeah. You know, people want to marry because of love. Leute wollen heiraten wegen Liebe. You know, and because of love that they call love is not even love. Und die Liebe, die sie Liebe nennen, ist noch nicht mal Liebe. Instead of me to marry because of love, I marry because of money. Wegen Liebe heirate, heirate schon lieber aus Geld. You know why? Wieso? Because that love, you are going to suffer. Weil Liebe, du wirst leiden. And you are still going to go to hell. Du wirst trotzdem die Hölle gehen. There's that money you will enjoy it. Du wirst genießen. People, I don't know. You know, they will add drama, they will add films. There's somebody now married because of the love. My parents will be asking, do you love that person? Who cares about that? The lust. They are asking about lust. That is lust. He's in the same head. Leute bewundern Beziehungen wie Romeo und Julia, dass sie sich gegen die Familie wenden und trotzdem aus Liebe heiraten. Aber es ist Lust und am Ende des Tages ist es trotzdem die Hölle, in der sie landen werden. Look, I don't know. Let me leave there. Let me leave there. Let me leave there because I thought I would not provoke religion. Religious people. You know, just marry. Do you feel anything? They move with feeling. Sie wandeln durch Gefühle. You feel anything? For you have butterfly in your stomach. Hast du Schmetterlinge überhaupt? Do you have anything for ist da überhaupt irgendwas für you don't feel. You mean you don't feel anything? Also, du fühlst also nichts? Is it by feeling? Aber geht es um Gefühle? Before you know it, you are feeling something else for somebody fühlst else. Du was für jemand anderen? Number two. Für die zweite Person. Praise the Lord. Amen. Amen. Verse 8. This book of the law shall not depart out of your mouth. Don't allow it to leave your mouth. Can somebody help me to read verse 8? Amina, help me to read verse 8. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weiser handeln. He told us how to prosper. But how many of us follow it? Wie viele Leute tun das? In the natural world, there is a way you prosper. Natürlich, in der Welt gibt es einen Weg, wie du erfolgreich bist. In Satan's world, there's a way you prosper. Im Teufel gibt es auch einen Weg, wie du erfolgreich bist. That the blessing of the Lord make us rich. Aber der Segen des Herrn macht uns reich und das ist kein Leid. Aber das vom Teufel, das macht dich auch reich. Aber der Nachgeschmack. He said, "This book of the law shall not depart out of your mouth." What is coming out of your mouth? Was kommt aus deinem Mund? You know, a lot of us, evil, people complain. People gift, großartiges, Beschwerden. You wonder why there's no prosperity. Man wundert sich, weshalb da kein Erfolg ist. You dig your own grave. Du gräbst dein eigenes you Grab kill yourself mit deinen your eigenen mouth. Worten. Your mouth is always, you know, destroys you. Zerstört dich ständig. It might be the next minute for that breakthrough, but your mouth, du just abort everything. Du treibst alles mit deinem Mund ab. Don't let this book depart from your mouth. Don't let Christ depart from Lass your mouth. Lass dass Christus von deinem Mund weicht. You know what? As I was coming from my place of work, I saw somebody. You know that that very thing makes Christ to depart from your mouth. This book of the law shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Day and night. Tag und Nacht. It did not say only the day. Nicht nur am Tag. Only the night. Well, it said day and night. Tag und Nacht. Always. Ständig. 24/7. That's the meaning. Meditate in my word. Even in your place of work, you might be doing the same job like them. But don't meditate in the same thing like them. They might be worried of what they are going to pay, but what things they are going to do. But you meditate in the word of God. If it is only a verse, think of it. Selbst wenn es nur ein Vers ist. Let it rotate in your mind. How the message that is coming, just like that. Only a verse, something so big is coming out of it. Genauso die Predigen, die ich mache, das ist ein Vers, der kommt, der, weil ich einfach darüber nachsinne, mir die Zeit nehme dafür. But thou shalt meditate in day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then, denn dann, which means without that, ohne das, there's no prosperity. Da ist kein Erfolg. Without your mind, meditate. You know, the same mind you used to worry. Diese Gedanken, that same mind die du benutzt, um dir Sorgen zu machen. Das ist der gleiche Ort, den du benutzt, um darüber nachzusinnen, über Gottes Wort. That same mind. Das ist der gleiche Ort, der gleiche Bereich. You cannot be worried and be meditating in Christ the same time. Und deswegen kannst du nicht dir Sorgen machen und gleichzeitig über Gottes Wort nachsinnen. Du musst dich entscheiden, welche, was davon deine Gedanken einnimmt. Werde ich mir Sorgen machen? Oder werde ich über Gottes Wort nachsinnen? You know, sometimes today we can say, okay, let me meditate in Christ. Wir sagen, heute sinne ich über Gottes Wort nach. Aber morgen voll von Sorgen. But this morning is meditating. Heute Morgen mache ich mir sinne ich über Gottes Wort nach, aber abends mache ich mir wieder Sorgen. He said, then, for then thou shalt make your way prosperous. Then thou shalt, you shall make your way. You. You see, it's not in God's hand. It's nicht in Gottes Hand, sondern in deinen Händen. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see it? That prosperity is not in God's hand. Der Erfolg ist nicht in Gottes Händen. Es ist in deiner Hand. He said, then you will make your way prosperous. Dann wirst du Erfolg haben. You know how many things we have aborted with our Wie viele Sachen haben wir mit unserem Mund schon abgetrieben, mit unserem großen Mund, der alles spricht? Just open it for Satan to be pouring out. You know, when we are in the church, in der Gemeinde sind, can pretend, können wir so tun, to be good. Dass wir gut sind. Aber wenn wir raussagen, was kommt aus deinem Mund? What you allow to come in. Was lässt du rein, was lässt du raus? You know, this things about racism. Rassismus. I don't want to hear it. Ich möchte das nicht hören. Sometimes when my husband says, please, wenn mein Ehemann mir das erzählt, ich möchte das nicht hören. My mind is made up of Christ. Mein Gedanke gehört Christus und ich möchte, dass etwas kommt, um es zu verunreinigen. I'm not after what they're after. Ich bin nicht hinter dem her, was sie suchen. I'm not after colors. Ich suche nicht nach Farbe, ich suche nach Christus. You know, if they're after colors, wenn sie hinter Farbe her sind, ist ihre Sache. Ich bete für sie. Whatever they're after is their business. Was sie suchen, ist ihre Sache. Wenn sie Land, Nation, Familie, ist ihre Sache. But, you know, if you allow it to bother you so much, dass sich das so fertig macht, You will reject Christ. Wirst du Christus verweigern und you will ignore Christ. Du wirst Christus ignorieren. We know, you know, people will take their book, they will buy their book of about racism. But is that your business? Leute kaufen ihre Bücher über Rassismus und they want to read it, they want to study it. What job are you doing there? Was machst du da? He said, meditate. Did not say meditate in racism. Über Christus nachdenken, nicht über den meditate in Christ. Rassismus, sondern über Christus. He said, that's how you prosper. So haben wir Erfolg. It's not meditating those things. Und nicht über diese Dinge nachdenken. Allow it to be Christ. Lass du, dass es Christus alleine ist. You are going to get the result of what you meditate. Du wirst das Ergebnis von dem bekommen, wo wir nachdenken. Wenn du über Rassismus nachdenkst, der ist rassistisch, die sind rassistisch, man mag mich nicht wegen meiner Hautfarbe. Ich sage das nicht, seitdem ich ein Kind Gottes bin. Sehe ich einfach nur den Teufel, der hinter ihm arbeitet. Nicht wegen meiner Hautfarbe. Meine Hautfarbe ist besonders. Wieso? Because of the Jesus. Wegen Jesus in mir. Praise the Lord. Halleluja. You know, become, you know, you better stop thinking like those, the dead people. Wie die Toten. You know, yes, Africa that are dead people. You know, they fight. You know, they fight for. Sie kämpfen um ihre they Rechte. Fight against racism. Sie kämpfen gegen Rassismus. That is not. I don't fight for that. Aber ich kämpfe nicht dafür. Business. Das ist nicht meine Aufgabe. Because I am no longer of that world. Denn ich gehöre nicht mehr zu dieser Welt, wo das wichtig ist. I am of another world. Ich gehöre zu einer anderen Welt, wo Christus der Kopf ist und wo Christus führt. He direct my life. Er leitet he mein Leben. Me a new life. Er hat mir ein neues Leben. A life that can never be compared to ein Leben, was man nicht mit dem alten Leben vergleichen kann. So why should I think like wieso soll ich dann so wie sie denken? What you do, if you think like that, you are going to du denkst, dass sie die gleichen Ergebnisse haben wie sie. You better allow it to sie lass lieber zu, dass es Christus alleine that you allow to rotate in your heart, both day and night. Der Tag und Nacht in deinem Herzen. Stop meditating about the boyfriend. Hör auf, über diesen Mann oder diese Frau nachzudenken, über die Menschen, über deine Bildung, was immer da draußen ist. Sometimes so difficult. Manchmal ist das so schwierig. Sometimes we cannot sleep because manchmal können wir deswegen nicht schlafen, you know? Über das, was wir nachsehen und nachdenken. But let us allow the Holy Spirit. Aber lass uns zulassen, dass der Heilige Geist to come into reinkommt, einschreitet und uns hilft, da rauszukommen. Wenn du merkst, dass du nicht schlafen kannst, dann bete in fremden Zungen, es wird dir Ruhe schenken. The Book of Jude. The Book of Jude says, speaking in tongues is resting. If you want to rest, that's speaking in tongues. In Gottes, wenn du Ruhe haben willst, dann bete in Gottes Wort. Jude. Let me see if I can find it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Book of Job. Praise the Lord. Hallelujah. Since somebody came to take away the Jews from my Bible. Vor Offenbarung. Before Revelation. Mm-hmm. Thank you. Also Judas. Yeah. Judas. Mm-hmm. And that's what they call it in college. Vor Offenbarung. Praise the Lord. 20 and 21. Jude, it's only one chapter. Judas 1, 20 und 22. Nee, 20 und 21. He said, but you, beloved, building up yourselves on your most holy faith, pray in the Holy Ghost. Holy faith. Holy faith. Heiliger Glauben. Praise the Lord. What is faith? Was ist Glauben? Faith is rest. Glauben ist Ruhe. Hebrew 4. Hebrew 3. He said they were unable to rest. Why? Because of their unbelief. No faith. If you are in faith, you are resting. Wenn du im Glauben bist, dann ruhst du dich aus. Praise the Lord. Hallelujah. He said, but you, beloved, building up yourself on your most holy faith. If you are confused, pray in the Spirit. Wenn du verwirrt bist, bete im Geist. Pray in the Holy Ghost. Pray the Holy Ghost if you are confused. Bete im Heiligen Geist, wenn du verwirrt bist. You know, it gives you rest. Es gibt dir if you are unable to sleep. Wenn du nicht schlafen pray kannst. In the Holy Spirit. Bete if something Heiligen is bothering you, pray wenn etwas in the Holy Spirit. Dir Sorgen bereitet. Pray in the Holy Ghost. Bete im Heiligen Geist. It is where you have your holiest faith. Das ist dein allerheiligsten Glauben. He brings you to that position. Yes, you never doubt. Es bringt dir diesen Punkt, wo du nicht zweifelst. Praise the Lord. Hallelujah. So keep yourself in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In verse 9 of Joshua 1. Joshua 1. He said, have not I commanded thee? Be strong and of good courage. How many times will he say this? Wie oft wird er das sagen? You know how many times God is saying this? Wie oft sagt Gott das? It's as if it is up to 4 times here now. So wird er das 4-mal hier you schon see, mal. That he's saying it. Be strong and of good courage. Sei stark und mutig. Reminding, you see, repeating it and repeating it. You know, I repeat words a lot. Ich wiederhole Worte oft hier. You know, I'm specialist in it, repeating it. Because I want it to sink in. Weil ich möchte, dass ihr das auch I want it to just go in. And that is it. It is now rooted in you. Amen. Praise the Lord. Have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid. Who can help us to read that verse 9? Joshua 1, Vers 9. Praise the Lord. Amen. Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, überall, wo du hingehst. Praise the Lord. Amen. Have I not commanded thee, be strong and of good courage? Be not afraid, neither be thou dismayed. Because things will come to threaten you. But be strong in the Lord. Be strong and never give up. Who get it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. A lot of things will come. We want to come and fight your faith. Your trust in Jesus. Your belief in Jesus. He said, be strong. And never give up. For the Lord your God is with thee. Whithersoever thou goest. You are never alone. You carry him everywhere. One third of you is Jesus. One third of you is God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. They want to be free. Im Nachrichten geht es ständig um Freiheit und sie möchten, Leute suchen nach Freiheit. Without the Prince of Freedom. Aber ohne den Fürst der Freiheit. Jesus is the Prince Jesus of Freedom. Ist unser Fürst der Freiheit. And he told us how to be free. Und er hat uns gesagt, wie wir frei sind. What is the time? Ah, it's gone. Okay, we'll stop here. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So we stop here.